Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. We'll be right back. der legendäre Jimmy. So, Kinder, was machen wir heute? Naja, ich hätte ja da verschiedene Ideen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob die euch zu Pass kommen. Also sagen wir mal so, wir sagen erstmal, würde ich mal sagen, als allererste, sagen wir vielleicht mal hier mal die Telefonnummer durch, oder? Damit ihr wisst, wo ihr, so? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Genau. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, dann habe ich noch ein paar, achtet, ich könnte mal öfter spielen, glaube ich, ein paar Gruselsounds mitgebracht. Ah, klingt schon supi, oder? Fängt schon mal ganz gut an. So, jetzt habe ich... Aha. Jetzt habe ich irgendwie überlegt... Naja, mal sehen. Hallo, wer bist du denn da eigentlich? Hallo. Hi, hier ist Stanislav. Stanislav? Ja. Haben wir schon mal miteinander telefoniert? Na, öfters, glaube ich. Ja? Jo. Warum denn? Ja, ich sollte dir irgendwie mal irgendwelche russischen Lieder übersetzen. Ach so, genau. Aber Stanislav klingt doch so polnisch. Ich weiß, aber ich bin Russe. Du bist Russe? Ja. Finde ich super, wenn man sagen kann, ich bin Russe. Das klingt schon mal nicht schlecht. Ja, mein lieber russischer Freund. Ach Mensch, kennst du eigentlich noch? Natürlich. Kennst du eigentlich Wladimir Wysotsky? Ja, kenn ich. Kennst du? Naja, gut. Naja, du musst jetzt nicht übersetzen, keine Bange. Ich habe jetzt bloß überlegt, was wir heute thematisch machen. Ich habe nämlich verschiedene Vorschläge. Ema fände ich ganz schön. Das wäre auch gut. Aber da weiß man ja nicht, ob das jetzt gebraucht wird quasi von der Hörerschaft. Trösten. Das heißt, da müssten jetzt Leute anrufen, die quasi Trost brauchen. So, hier, also hier. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Welttröstet werden will. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, genau. 70 97 110. Genau. Und dann könnte man vielleicht, die andere Fraktion könnten die Tröster sein. Bist du zum Beispiel ein toller Tröster? Manchmal, also ich weiß nicht. Wüsstest jetzt aber auch nicht genau, wen du trösten solltest, wenn dann. Oder hast du so eine Trostspezialität? Bist du Liebeskummertröster oder Beinabtröster oder Sitzenbliebentröster oder... Ich glaube, das ist eigentlich egal. Also, Handy verloren, Tröster, so Sachen? Ist mir eigentlich egal, wie gesagt. Also, ich glaube, trösten kann man immer, ja. Was passiert ist. Ach so, dann wollen wir mal, ach so, naja, gut, sag mal, ich schalte einfach mal noch immer rein, gleich mal kicken, ob das jemand ist, der getröstet wird. Was war das andere Thema? Ach so, naja, mit dem können wir ja gleich dann noch weiter erörtern. Hallo, anderer, wer bist denn du? Ah nee, das brauche ich doch jetzt nicht, jetzt brauchen wir mal jemanden, mit dem man, wo man mal reden kann. Hallo? Hi, Kuttner. Wer bist denn du? Hier ist der Max. Max? Sag mal, Max, würdest du jetzt getröstet werden wollen? Ja. What? Bist du dir sicher? Ja. Du klingst nicht so, als ob du Trost brauchst. Du klingst so, als ob du mal ordentlich den Hintern voll bräuchtest. Max. Ja, das ist ein anderes Thema, wa? Das ist ein anderes Thema, stimmt. Aber habe ich jetzt gesagt, hier sollen Leute anrufen, die den Hintern voll haben wollen? Nee. Sondern. Ja, aber danach muss man bestimmt durchtrösten. Aber wartet mal jetzt. Also Trost wäre eine Trostsendung. Fände ich eigentlich ganz schön. Aber denkt ihr denn, dass es danach Bedarf gibt? Dass jetzt genug Leute da sind, die wirklich getröstet werden wollen? Na klar, warum nicht? Max, du sagst total ja. Ja. Stanislav, was sagst du? Ich weiß nicht, also ob es Leute gibt. Ich glaube, es werden immer weniger, die getröstet werden wollen. Du meinst, ja? Ja, alle zeigen so, dass sie irgendwie sehr hart werden, weißt du? Und die zeigen ihre Gefühle nicht. Also kommt mir so rüber. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an dem Alter oder so. Ja. Ah, super. Ah. Ah. Ah, der muss ruhig getröstet werden, genau. Da hast du recht, der muss jetzt rüstet. die andere Möglichkeit war, weitersagen? Weitersagen ist auch schwer, wa? Naja, dass man hört doch manchmal so Sachen, von denen man denkt, die müsste man eigentlich weitersagen. Ach so, sowas meinst du. Ja, aber wobei ich jetzt ja nicht wüsste, also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was ich weitersagen wollte. Wärt ihr denn zum Beispiel jetzt Weitersager? Hättet ihr was ihr gerne mal weitersagen wolltet? Weil es ist ja, finde ich, schwer, viel schwerer, was zu sagen, als was weiterzusagen. Na, was meinst du? Zum Beispiel irgendwelche Nachrichten oder? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber man kommt doch, sag weiter. Ja, so eine Situation. So was, wie bitte? Da habe ich vorhin schon was weitergesagt gehabt. Was hast du weitergesagt? Und zwar, dass Schalke 6-0 verloren hat. Das hab Achso, ich stimmt. Habe ich in der Nacht. Den ich gesehen habe. Siehst du? Was, 6-0? Ja. Ja. Das ist echt ein Ding, oder? Mann, da hätte man doch jetzt gerne eine Fußballwette abgeschlossen. Oder? Da wäre man jetzt ein reicher Mann. Wenn man wahrscheinlich 50 Euro darauf gesetzt hätte, dass Schalke 6-0 verliert, boah, hätte man jetzt 50.000 Euro vielleicht. Ich habe gegen Schalke gewettet, aber da haben die anderen 60 nicht hingehauen. Du wettest? Ja. Wie denn? Deswegen wollte ich getröstet werden, weil ich verloren habe. Ah, ach, kick an, der braucht echt Trost. Ah ja, dann rufen wir heute lauter bekloppte Fußballdinger da an, wa? Oh, das war jetzt mein. Entschuldige, nehme ich zurück, das bekloppt. Also, aber richtig beleidigt bist du auch nicht. Ja, ich? Ja. Sag mal, das ist aber auch der Fluch unserer Zeit. Die Menschen sind heute nicht mal mehr zu beleidigen. Naja, was soll man machen? Ist man schon gewöhnt, wa? Stimmt, wa? Kommt ja mir jeder immer nur blöde. Kenn ich auch. Ich bin praktisch auch nicht mehr zu beleidigen. Weil ich finde, man geht raus auf die Straße und ist sofort irgendwie beleidigt. Also ich bin beleidigt. Heute zum Beispiel von dem Wetter. Ist doch eine Beleidigung. Das Wetter hat mich beleidigt quasi. Ja, na, ich denke immer, da stecken wahrscheinlich die Amis dahinter. Das ist irgendeine Verschwörung, die wollen mich fertig machen. Die schicken Regen hierher, weil sie jetzt da irgendwie Miami-mäßig selber total Trouble haben. Denken sie, Kuttner soll auch leiden. Könnte sein, oder? Das ist CIA oder weiß ich was, NSA oder irgendwas dahinter steckt? Wiss man nicht so genau. Nicht besiegen. Weitersagen wäre eine Möglichkeit und die andere dritte Möglichkeit, die ich dachte, wir leben in einer Zeit, wo irgendwie alles teurer wird. Stimmt? Darüber haben wir schon mal gequatscht. Ja, aber darüber will ich nicht reden. So. Sondern, und man denkt ja auch immer, guter Rat ist teuer zum Beispiel, oder? Heißt es ja. Und da dachte ich mal, da machen wir heute mal eine schöne Sendung, wo gute Ratschläge gegeben werden. Ja. Also zum Beispiel, wie man vergilbte Gardinen wieder weiß kriegt. Wir sind jetzt auch nicht, da gibt's aber wahrscheinlich Tricks oder Tipps oder ein guter Rat. Chlor. Chlor? Ja. Gibt's da nicht einfachere Mittel? Weiß ich nicht. Naja, ich weiß es auch nicht. Naja, ist jetzt auch real. Also ist jetzt auch nicht mein Problem. Ich habe keine vergilbten Gardinen vor den Fenstern. Ich habe ja keine Gardinen vor den Fenstern. Also insofern ist es mir völlig egal. Das ist so eine Lösung, oder? Ja. Das ist eine Lösung, man muss die nicht mehr abhängen, aufhängen, waschen, trocknen und so Quatsch machen. Guter Rat. Woran werdet ihr denn jetzt interessiert? Oder soll ich hier mal eine Abstimmung vielleicht mal machen? Also ich wäre jetzt persönlich für Weitersagen. Ich wäre für drittens. Für guter Rat? Genau. Hättest du einen guten Rat oder bräuchtest du einen guten Rat, Stanislav? Ich weiß nicht, keins von beiden, aber das Thema ist irgendwie. Aber es klingt irgendwie, vielleicht, also man hat die Hoffnung, dass man vielleicht was lernen könnte dabei, wa? Ja klar, also ich will jetzt nicht sagen, ich brauche keinen Rat, aber. Ja, aber fällt dir jetzt nicht so direkt ein, wo du. Was für ein Rat? Naja, vielleicht, wenn man jetzt einen Rat, sich nicht über Graffiti zu beschweren jetzt. Ach so, wäre ein guter Rat, sich nicht über Graffiti zu beschweren. Aber warum? Genau. Na, ich finde, man. Weil du selber graffitierst, oder wie? Bitte? Weil du selber immer graffitierst? Ab und zu mal. Aber ich finde, man sollte hingucken einfach, was da, und nicht einfach sagen, das ist jetzt. Ja, aber da ist ja oft ist ja nicht viel. Also sagen wir mal, die Texte nerven ja schon ein bisschen, oder? Mich nerven sie nicht, ich weiß nicht. Nee? Ich bin froh, dass ich in Prenzlberg wohne und dass hier alles vollgetext ist. Ach so. Wenn ich jetzt, ja? Ja. Gut. Da kommt immer drauf an, wo dran steht, wa? Na, ich finde aber so, sagen wir mal, so schöne Bilder, die sind irgendwie auch weg, oder? Dass man mal so schöne, nackter Mann in Betrachtung des Mondes, dass sie sowas mal machen würden. Passiert viel zu wenig, oder? Ja. Immer Text. Ja, klar, es geht also gewissermaßen ja unterschreiben ihre Bilder, aber das Bild ist nicht da. Nee. Ja, also nur signiert quasi. Ist sehr modern, aber ist ein bisschen deprimierend, finde ich. Also steht immer überall nur quasi Picasso oder Van Gogh, aber man würde ja nochmal die Sonnenblumen sehen. Oder aber man kennt ja die Bilder von Picasso, oder? Ja, naja, ja, gut, aber jetzt von denen ja nicht. Also ich meine, es ist ja jetzt so nicht Picasso, der durch die Straßen läuft und da seine Texte anbringt, sondern sind ja andere Picassisten quasi, aber die dann, wo die Bilder fehlen, das finde ich so schade. Na, wenn man sich für das Thema interessiert, dann erkundigt man sich schon, wer was gemalt hat. So. Außerdem, sag mal, warum müssen die immer so groß sein, diese Texte? Ich finde ja, sagen wir mal, so eine so Minimierung finde ich ja total gut. Wenn die wirklich so, also Briefmarken groß, so kleine Botschaften überall hinschreiben würden, die man erst gar nicht sieht. Ja, wäre eine coole Lösung. Oder? Also, dass man von den Eddings quasi die ganz dünnen nimmt. Und dann sind die ganz total minimal an so komischen Ecken, wo der Hausbesitzer das ja nicht merkt und das jetzt da nicht so eine Brigade, die dann da wieder wegscheuern muss, erstmal engagiert. Ey, stimmt. Das ist eine fantastische Idee, Kuttner. Das wäre jetzt, siehst du, das wäre sowieso, hat jemand von euch den Film Weltverbesserungsmaßnahmen gesehen? Nee. Ich auch nicht. Aber das wäre natürlich auch ein gutes Thema. Jetzt haben wir schon vier Themen. Weltverbesserungsmaßnahmen. Und meine Weltverbesserungsmaßnahme wäre gewissermaßen die Minimierung von Graffiti. So ganz, ganz kleine, ganz filigrane, ganz vorsichtige. Wäre ich sofort dafür. Fällt total. Also erstens passen dann auch mehr hin. Und dass man dann auch so rangehen muss, dass man nicht so angebrüllt wird von so einem Graffiti, sondern sieht, da ist da ein Fleck, hat da ein Vogel hingeschissen? Nee, das ist schon wieder ein Graffiti. Und dann geht man ran und muss die Lesebrille rausholen und kriegt und denkt, Mensch, super, da hat sich der junge Mensch schon wieder was einfallen lassen. Das wäre dann eine schöne Weltverbesserungsmaßnahme. Nee, ich weiß nicht, zum Beispiel bin ich kurzsichtig, ne? Und wenn ich jetzt vorbeigehe, und ich habe meine Brille eigentlich nie mit oder nie auch, und wenn ich da jetzt vorbeigehe, würde ich wahrscheinlich nichts sehen. Und bei diesem Wetter schon gar nicht. Ach so. Ja, ich bin aber so weitsichtig. Ich müsste dann praktisch immer die Lesebrille rausholen, wenn es jetzt so klein geschrieben ist. Ich würde es von der Ferne sehen, aber es wäre dann so klein, dass ich doch näher rangehen muss. Und wenn ich näher rangehen muss, dann wird es unscharf und dann muss ich quasi die Lesebrille aufsetzen. Krieg ihn da an. Ach, wollen wir Weltverbesserungs... Naja, gut, oder? Ja, nee. Doch. Na, wir können, ich mache eine Abstimmung. Ich bin ja, ich bin ein Demokrat. Das ist ja quasi Deutscher Demokratischer Rundfunk. DDR abgekürzt. wer war für... Ach so, Max war für Trost. Ja, aber ist halt Meinung gewechselt. Wohin? Zu Weltverbesserungsmaßnahmen. Gut. Zum Beispiel in dem Film war eine Weltverbesserungsmaßnahme, dass alle zu Ärzten ausgebildet werden. Das spart dann enorme Kosten im Gesundheitssystem, wenn man sich ja quasi selber operieren kann. Man kann zum Beispiel zu Hause sich den Blinddarm rausnehmen mit der Freundin. Also ganz allein ist wahrscheinlich doof, aber wenn man selber quasi Mediziner ist, die Freundin ist Mediziner, dann sagt man, Maus, hier doch mal in die Küche, hol mal ein Messer. Ja, gieß mal vorher noch kochendes Wasser rüber, muss ja sterilisiert sein und zieh dir deine guten Handschuhe an. Ich denke, du hast den Film nicht geguckt. Nee, aber das hab ich mir nur erzählen lassen. Aha. Und eine andere Weltverbesserungsmaßnahme? Sag mal, vielleicht gibt's da was im Internet, vielleicht stehen da auch die Weltverbesserungsmaßnahmen, dann hätten wir noch so ein bisschen... Ideenfutter. So, jetzt muss ich mal kicken. Wo kickt man? Ich hab noch eine Frage, Kunde. Ja? Wann machst du deine Videoschnipselabend? Im November. Warte mal, im November. Willst du jetzt wirklich genau wissen? Ja, genau. Naja, es war die richtige Antwort. Ich frage, ob du dir willst, du sagst ja genau. So, dann kann ich dir jetzt mal gleich sagen, und zwar am... Aber ist auch schon wieder bald. Ist ja nicht so weit weg. 9. November. 9. November ist Mittwoch. 9. November. Ach du Scheiße, das ist ja wieder hier so Mauerfall und alles. Ja, genau. Da kannst du auch denken, wa? Ja. Oh. Wieso? Hat mein Stiefvater Geburtstag. Ja? Ja. Gut. Ach, dann sehen wir uns da, Stanislav. Naja, ich hoffe mal, so, das, ich war nur einmal bei deinen Videoschnipselabend. Ah, der war super, oder? Bitte? Der war super. Ja, genau, der, wo weiß ich nicht, 20 Jahre irgendwas war das. Ach so. 20 Jahre irgendwas, das ist. Da hast du irgendwas mit Fassbinder mal gezeigt, irgendwie. Was waren das nochmal? Ach, weiß ich nicht. Ach so, CDF-Kanal, genau. Irgendwas mit dem CDF-Kanal, mit dem Theater-CDF. Privatkanal oder so. Ach so, ach bitte. Ah ja, naja, das war ja, glaube ich, jetzt nicht, das war nicht der prickelndste Abend. Ey, ich habe mich da aber totgelacht. Echt? Ja. Du sollst da nicht totlachen, die jungen Menschen. Gut! Naja, dann würde ich erstmal... Ich habe eine andere Frage noch. Ja. Wie sieht's aus eigentlich mit deinem Sprechchor? Soll der weitermachen oder was ist damit? Kann ich jetzt ja nicht beantworten. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich ja jetzt auch nicht jetzt entscheiden, oder? Ich fände einen Akkordeonorchester oder ein gutes Mundharmonika-Orchester. Zum Beispiel die auf der Mundharmonika mehrstimmig, die gesamte Smells Like Teen Spirit Nirvana-Platte, die Nevermind-Platte spielen könnten. Ach, vierstimmig sozusagen zu dritt, ja? Vier, so irgendwie, oder was sind denn? Sänger, Bass, Gitarre, Schlagzeug, dass man quasi auf der Mundharmonika Schlagzeug imitiert. Und aber eben Bass, Vocals und Gitarre. Also. Das wäre nicht schlecht, oder? Ja. Das wäre nicht super. Ja, ich kann ja nicht. Gut, ich danke euch erstmal. Ach so, na, und mach mal hier vielleicht mal jetzt eine Umfrage, wa? Wer war denn jetzt wofür? Max, vier Themen gibt's. Trost, Weitersagen, guter Rat oder Weltverbesserungsmaßnahmen? Ja, Weltverbesserung. Max, und Stanislaus? Stanislav? Ja, drittens war... Guter Rat. Guter Rat, genau. Du bist für guter Rat nach wie vor. Ich bin für einen guten Rat. Ja, Stanislav heißt du, wa? Genau. Genau, aber richtig mit einem L. Stanislav, ja. Ja, weil die Polen haben doch immer so ein durchgestrichen, Stanislav. Muss man Stanislav. Sagen. Heißt du Stanislav oder heißt du Stanislav? Nee, Stanislav. Lav. V. Lav, ja. Ja, aber mit im Russischen wird es dann hinten mit W geschrieben, oder? Genau. Stanislav. Ja. Ja, super. Ach nein, dann Dank. Was? Am 9. November, wie viel Uhr? 20 Uhr? 21 Uhr. 21 Uhr, alles klar. Okay, super. Gut, Kuttner, dann verbessern wir die Welt, ja? Naja, mal sehen. Ich frage jetzt rum. Ich mache jetzt quasi demokratisch. Habe ich ja versprochen. Okay. Ach Kinder, genau. Aber schön, dass ihr angerufen habt. Aber ihr könnt ja nachher vielleicht auch nochmal anrufen, wenn jetzt das Thema klar ist. Ich muss hier das Parfüm lesen von Patrick Süßkind. Oh naja, das ist aber auch nicht das Schlechteste. Naja, aber ich muss nur 300 Seiten lesen bis morgen. Und ich glaube, ich rufe nochmal an. So. Ja, naja, mal sehen. Okay, vielen Dank. Tschüss. Genau. Ja, ey Kinder, echt eine gefährliche Sendung. Der letzte ist hier gerade runtergefallen. Tut mir leid. So, dann mache ich jetzt mal hier kurze Umfrage. Themenumfrage. Hallo? Ja, hallo? Ja, wer bist denn du? Birne hier. Birne? Ja. Birne, jetzt geht's hier bloß darum, demokratische Umfrage. Für welches Thema wärst du? Für Trost, eine Trostsendung, für eine Weitersagensendung, für eine gute Ratsendung oder für eine Weltverbesserungsmaßnahmensendung? Ich wäre für eine gute Ratsendung. Du wärst für eine gute Ratsendung? Ja. Gut. Birne, ich frag dich jetzt nicht warum, sonst quatschst du mir die ganze Zeit voll. Ich muss jetzt erstmal. Kommen ja auch gleich die Nachrichten und ja, du, genau. Aber du kannst ja dann nachher nochmal, Spitze, Birne, Mann, ach, wir verstehen uns, wir sind doch Brüder im Geiste, genau. Hallo? So sieht es aus. Wofür wärst du jetzt? Für Trost, Weitersagen, guter Rat oder Weltverbesserungsmaßnahmen? Weltverbesserungsmaßnahmen. Ach echt? Und eine fette Konferenzschaltung. Gut, naja, mal kicken. Ja, jetzt, ich frage erstmal weiter. Vielen Dank, hallo? Ja, ich wäre für Trost. Für Trost? Ja. Ach so, brauchst du welchen? Ja. Echt? Ja. Oh, na, dann musst du nachher nochmal, musst du jetzt aufpassen? Was? Ja, was ich noch sagen wollte, man kann ja Trost und guten Rat zusammen machen eigentlich. Nee, richtig zwei verschiedene Geschichten. Das ist richtig guter Rat, dass man einfach sagen will, wenn man den Nachbarn ärgern will, Zucker in den Tank. Zum Beispiel sowas wäre praktisch ein guter Rat, den man vielleicht unter Umständen mal brauchen kann. Ja. Will ich jetzt nicht anstiften zu, sondern aber nur so, dass es eben wirklich seine praktische Freude hat quasi. Okay. Ja, okay, vielen Dank erstmal für deine Stimme. Hallo? Ja, hier ist Alfred, Mensch, Kutte. Mensch, Alfred, Mensch. Ja, Mensch, guten Abend. Ja, Mensch, Alfred. Ich finde das klasse mit dem Thema Prost. Trost? Ah, Prost, ich habe gedacht, Prost. Nicht Prost, jetzt hör doch mal auf. Prost. Nee, ich bin für guter Rat. Du bist für guter, naja, was denn nun? Ich hab schon einen. Ach so, welchen denn? Na, ich habe was gegen Vogelgrippe gefunden. Was denn? Vogelgrippe, Mann. Ich habe das getestet vorhin. Was ja, und was musst, denn? Du musst einen Mund voll Wasser nehmen auf die Heizung und wenn das Wasser im Mund kocht, ist die Vogelgrippe weg. Echt? Ja! Super. Ich danke dir erstmal. Ja, okay. Aber ich muss jetzt hier, ja, bis dann, genau. Ja, weil ich ja jetzt hier heute mal demokratisch sein wollte. Hallo? Ja, ich bin für Weitersagen. Du bist für Weitersagen? Ja. Oh Mann, jetzt. Weil man da Tipps, was man sonst so nicht erfährt. Neuigkeiten, deshalb ganz wichtig. Ah, na, das ist ja jetzt hier, Mensch. Das ist die Scheiße an der Demokratie. Jeder will was anderes. Zweimal Trost, immer Weitersagen, dreimal guter Rat, zweimal Weltverbesserungsmaßnahmen. Ich frage jetzt mal hier noch ein Weilchen rum, oder? Ja, mach mal. Ja, okay. Oder wie viel soll ich noch fragen? Ich würde sagen, noch? Die nächste Frau zählt doppelt. Ah ja, gut, okay. Wir sind ein guter Vorschlag. Hallo? Hallo, hier ist Jana. Jana! Du hast eben gehört, deine Stimme zählt doppelt. Wofür bist denn du jetzt? Trost, Weitersagen, guter Rat, Weltverbesserungsmaßnahmen. Definitiv für guten Rat, weil das schließt auf jeden Fall den Trost mit ein. Ach so. Ja, naja, aber wie gesagt, also guter Rat kann ja eben auch ganz, der ganz nüchtern. Aber hättest du dann auch einen guten Rat? Wenn du es werden willst, ja, hilft dir wahrscheinlich eher ein guter Rat weiter als. Ach so. Ach man, du bist so klug und deine Stimme zählt ja zweimal. Insofern sind wir jetzt bei fünfmal guter Rat, zweimal Weltverbesserungsmaßnahmen, die ich ja so ja nicht gemacht hätte. Trost zweimal und einmal weitersagen. Aber wie so ein altes Thema, was eh nicht nutzt. Was ist ein altes Thema? Weltverbesserung. Na wieso, aber praktische Weltverbesserungsmaßnahmen. Zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, dass man die Graffitis ganz klein hält. Dass man sich gewissermaßen Briefmarken große Graffitis macht. Das bringt nichts, Kuttner. Naja, das wird sich nicht durchsetzen. Die Welt wird nicht besser. Vor allen Dingen nimmt die ja sowieso meine Ratschläge nicht an, die blöde Welt. Aber trotzdem muss man sich ja immer wieder Gedanken darüber machen, wie wäre die Welt zu verbessern. Verstehst du? Das stimmt wohl. Ja. Mensch, Mädel, ich danke dir erstmal. Okay. Und aber dann rufst du nachher aber vielleicht auch nochmal an und sagst hier, gibt's hier einen guten Rat oder irgendwie sowas? Merkt ihr meine Nummer? Nee, wie soll ich mir die merken? Wie, du siehst es nicht? Schade. Nee, ja. Schade, aber auch. Nein. Na ja, vielleicht komme ich nochmal durch. Ja, ach, da würde ich mich aber freuen. Da würde ich mich aber freuen. Guter Rat, Kuttner. Ja. Jetzt lächeln. Einmal gut. Ja. Okay. Super. Danke, tschüss. So, dann machen wir jetzt hier erstmal kurze Musik. Kurze Musik. Und dann kommen Nachrichten und so weiter. Dann würde ich nochmal die Umfrage ein bisschen weiter forcieren. Und dann ginge die Sendung aber eben richtig knall auf Bumm los. Keep on. penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina, penis, vagina. Der großartige Ergophismus war das. So geht er jetzt nicht selber weiter. Unisono, universal, Ah, da ist es ja. Universität, die. Seit dem Mittelalter bestehende Institution zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre. Gründung der Universität Berlin 1810 durch Wilhelm von Humboldt, Geistesidealismus, forderte völlige Freiheit von Forschung und Lehre und die Ausbildung von kritischen, selbstständig denkenden Studenten. Die Uni. Das Thema. Diese und nächste Woche. Und im Radio. Fritz vom RBB. So. Fritz, Info. Nachrichten. Und zwar mit Matthias Kerkhoff um 22.35 Uhr. Genau. CDU-Chefin Merkel soll am 22. November zur ersten Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden. Voraussetzung ist, dass bis dahin ein Koalitionsvertrag zustande kommt. Außerdem einigten sich die Fraktionen des Bundestages, dass der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Biski ein weiteres Mal für das Amt des Vizepräsidenten kandidiert. Dreimal war er gescheitert. Zum Schutz vor der Vogelgrippe hat die Europäische Union die Einfuhr von Zier- und Wildvögeln verboten. Das beschloss der verantwortliche EU-Fachausschuss. In Rheinland-Pfalz teilte das Umweltministerium derweil mit, dass die gefundenen 22 Wildvögel nicht an dem Vogelgrippevirus gestorben sind. Sie seien an einem Nagergift verendet. Die Vereinten Nationen haben noch einmal um mehr internationale Hilfe für die Erdbebenopfer in Pakistan und Indien gebeten. Es sei lediglich ein Drittel der angeforderten 300 Millionen Dollar eingegangen. Morgen soll auf einer Geberkonferenz der konkrete Hilfsbedarf eingeschätzt werden. Die Bundesregierung hat den Verkauf des Berliner Verlages an den britischen Investor Montgomery kritisiert. Kulturstaatsministerin Weiß äußerte Sorge um die journalistische Qualität in Deutschland. Im Berliner Verlag erscheint unter anderem die Berliner Zeitung. Wetter. Nachts meist stark bewölkt, gelegentlich Schauer, starkböiger Wind, Tiefstwerte 13 bis 10 Grad. Morgen dann wolkig mit Auflockerungen, vereinzelt wieder kurze Schauer und Höchstwerte dann 15 bis 18 Grad und es wird wieder sehr frisch. Verkehr. Der läuft, und zwar gut, wir wünschen eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Supi, oder? Metallica. www.metallica.org oder metallica.de, da kann man sich das ganze Zeug runterladen. Insgesamt sind's, muss ich mal gucken, wie viele Songs sind's, wie viel sind's? 15 Beatles Metallica Mix Songs. Beatles-Songs im Metallica-Style mit einer ansprechenden Metallica-Lyrics, die da auch zu finden sind und vielleicht eine Motivation, sich der englischen Sprache dann doch zu bemächtigen. Ja. Kann ich mal hinlegen? Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ah, schnell, jetzt schneller, ein Metallica-Song. Metallica-Song, ja. A Garage Days Night. Der ist ganz kurz. Dauert nicht lange. It's a Garage Days Night. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Genau, wir machen hier jetzt noch schnell Abstimmung. Deutscher Demokratischer Rundfunk. Welches Thema heute hier behandelt werden soll? Wollen wir eine Trostsendung machen, wo Leute anrufen können, die getröstet werden wollen, beziehungsweise die auch trösten können. Hörer trösten Hörer. Oder wollen wir eine Weitersagen-Sendung machen? Wenn man denkt, ah ja, das muss man doch endlich mal weitersagen, dann ist ja Radio ein prima Medium dazu. Oder eine gute Ratsendung, ey, da gebe ich dir aber mal den guten Rat. Oder Kinder, wisst ihr schon, folgende, das und das ist möglich. Prima Musik unter www.metallica.org zum Beispiel, guter Rat. Oder eine Sendung Weltverbesserungsmaßnahmen, die jetzt nicht so, sondern Welt wie ebenso wie Graffitis, aber Briefmarken groß. Gut. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir noch so 6-7 Leute, sollen noch mal bloß sagen und dann müssen wir aber auch mal anfangen mit der Sendung. Hallo? Was würdest, ja, wer bist du? Ich bin Adrian. Wer? Adrian. Arion. Adrian. Adrian, Adrian. Ja. Adrian, wofür bist denn du jetzt? Also ich hätte einen echt guten Rat, den man weiter sagt. Nein, die Frage ist, was für eine Sendung soll. Na sag mal, was für einen guten Rat? Guten Rat, ja. Na sag mal, was für einen guten Rat? Du hast jetzt einen guten Rat? Ja. Ja, sag mal. Ishi it, das S muss mit. Was? Ishi it, das S muss mit. Verstehe ich nicht. Im Englischen, das war von der Englischklausur, haben wir einen Lehrer gefragt, was kommt denn so dran, was können Sie uns für einen Tipp geben? Ja. Und dann hat er uns den Spruch gesagt. Sag mal den Spruch nochmal, ich habe ihn bis jetzt nicht verstanden. Ishi it, das S muss mit. Ishi it? He, she, it? Das S muss mit. Und was soll das bedeuten? Ach so, he goes. Das hinten immer ein genau, S ran. Genau, das hinten immer das S ran. She goes. Ach so, super. Und der hat mir wirklich weitergeholfen, der Spruch. He, she, it, das S muss mit. Naja, super. Also du bist jetzt aber auch für eine gute Ratsendung. Jo. Jo. Gut, okay, frag mal weiter. Ja. Du warst jetzt hier Nummer 1. So, jetzt dann bleiben noch 6 übrig. Hallo? Hallo? Ja, Mann, jetzt hab ich da eben gemacht. Was? Hallo? Ich bin für Trost, das ist am wichtigsten und für die Zuhörer am interessantesten. Wer bist du denn? Anonym. Anonym? Ja. Aber mein liebes Fräulein, 16 bist du nicht mehr. Nein, das bin ich nicht. Na, das denke ich doch wohl. Deswegen bin ich ja anonym. Ah ja, deswegen bist du anonym. Ja. Oh, schade. Wie viel mal 16 bist du ungefähr? 87 Jahre alt. 87 Jahre alt? Ja. Boah. Deswegen bin ich anonym. Und du hast aber dieses Maß an krimineller Energie, mitten in der Nacht im Radio anzurufen, mit 87 Jahren. Ich bin ja hauptsächlich nachtwach. Ach, toll. Alter, ist vielleicht nicht so schön, wegen Schlafstörung? Ich höre immer Blue Moon und anschließend Nachtgespräche im Deutschlandradio Kultur. Ah, ja. Ach, super. Und was ist denn besser, Blue Moon oder Nachtgespräche in Deutschlandradio Kultur? Unterschiedlich. Ist unterschiedlich. Was mich stört, ist die grässliche Musik, die wir immer bringen. Meine jetzt zum Beispiel? Ja, ihre. Ja, das entspricht eben meinem Alter. Ja. Naja, aber Sie sind doch im Herzen jung. Im Herzen, ja. Ja, naja, aber dann natürlich auch musikalisch. Naja. Haben Sie einen CD-Player? Haben Sie einen CD-Player? Für die mittlere Musik. Ach, schade. Wenn Sie einen CD-Player hätten, dann würde ich Ihnen gerne mal die Metallica-CD schicken. Naja, das ist nicht so weit. A Garage Days Night, ne? Mensch, aber vielleicht habe ich... vielleicht Walter, lang, alte schmalzige Schlager, Operetten... Da, ich hab was! Holzmusik. Ich hab was für Sie! Wirklich! Ja, ich bleib hier anonym. Ja, Sie sind anonym, aber ich habe eine schöne Musik für Sie. Ja, die dann bringen Sie mal jetzt. Ja, die spiele ich jetzt auch. Das ist nett. Ja? Ja. Okay, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich danke auch. Ja, da ist es wirklich angemessen, wenn wir uns siezen, oder? Wenn ich Sie sieze und Sie du sagen. Ja, ich sage immer Sie. Ja, ne, das ist auch... Das entspricht meiner Altersklasse. Ja, richtig. Ja. 87, echt? 87, ja. Heuiuiui. Ja. Nicht schlecht, ne? Da muss man erst mal hinkommen, oder? Ja, und da bin ich eben auch Ihr Stammkunde, aber nur im Blue Moon. Ah ja, haben Sie geraucht Ihr Leben lang? Noch nie eine Zigarette. Ach, schade. Nie. Naja, ich hätte jetzt nie einen Schnaps gehabt. Nee. Aber irgendwann muss man doch mal anfangen. Ich finde, Sie sollten langsam mal anfangen, laute Musik zu hören und Schnaps zu trinken. Weder noch, neck für neck. Aber mit 87 kann man doch mal hin und kann man doch mal ein Likörchen probieren, oder? Nee. Warum denn nicht? Schmeckt mir nicht. Schmeckt nicht, aber Likör ist doch süß. Nee. Kann man doch, gibt's doch die verschiedenen Fruchtsorten. Ja. Eier. Fruchtsäfte trinke ich, aber keinen Alkohol. Na ja, gut. Okay, naja, dann will ich Sie jetzt auch nicht auf den Pfad des Lasters führen mit 87. Das sowieso nicht. Hat ja auch keiner geschafft, mich zu einer Zigarette zu überreden. Ah. Weil eine unangezündete Mund ja. Gab. Haben Sie denn irgendwie irgendein Laster? Müssen Sie doch aber auch haben. Nö, eigentlich nicht. Ja, nicht? Nö. Machen Sie viel Zucker in Ihren Kaffee? Früher habe ich nicht. Ich trinke keinen Kaffee. Oh, trinken Sie Tee? Nein, ich trinke Säfte. Nur Säfte? Säfte, ja. Nur Säfte. Also nehmen Sie auch warme Getränke zu sich? Säfte. Warme? Gibt's doch warme Getränke? Säfte? Naja, eher mal ein bisschen Brühe. Mal ein bisschen Brühe? Aber zum Frühstück trinken Sie auch einen Saft? Ja. Und zum Abendbrot trinken Sie auch einen Saft? Ja. Und zum Mittag auch. Kick ihn an. Und zum Mittag neuerdings so ein bisschen Brühe. Ah ja. Und na, das ist alles. Ja, das ist super. Na, dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf und schicke Ihnen jetzt eine schöne, schöne Musik. Das ist nett und ich danke Ihnen. Okay, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Das war wiederhören. So, das ist jetzt für die anonyme Hörerin, Anruferin, die Safttrinkende 87-Jährige, die folgende Musik. Aber ich finde, jungen Menschen können die sich auch anhören. Da sagen jetzt wieder junge Menschen, was sind für Musik, was sind für Musik. Das ist auch tolle Musik. Tolle Musik. Schandor Widak. Guten Abend, schöne Frau, ich bin glücklich, dass Sie hier sind, wenn Sie lieb und nett zu mir sind, das bereits eine schöne Frau. Guten Abend, schöne Frau, sind Sie momentan geschieden und wie sind Sie sonst zufrieden mit dem Leben, schöne Frau? Wenn Sie enttäuscht sind, nur nicht weinen. Ich habe einen ganz bestimmten Trick. Zarte Worte und viel Liebe und berauschende Musik. Guten Abend, schöne Frau. Alles möchte ich Ihnen geben. Wünschen Sie vielleicht mein Leben. Aber gerne, schöne Frau. Ich habe einen ganz bestimmten Trick. Zarte Worte und viel Liebe und berauschende Musik. Guten Abend, schöne Frau. Alles möchte ich Ihnen geben. Wünschen Sie vielleicht mein Leben. Aber gerne, schöne Frau. Schandor Widak. So, weiter geht's hier in der Abstimmung. Wir haben noch fünf Leute können jetzt hier abstimmen unter dieser Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und Frauenstimmen zählen doppelt. So, hallo. Jo, ja, ganz schnell. Welche Thema? Trost, weitersagen, guter Rat, Weltverbesserungsmaßnahmen. Ich bin für Weltverbesserungsmaßnahmen. Übrigens, Kuttner, mein Name ist Hans, ich war schon letzte Mal da. Super. Ja, ich wollte doch das Lied checken mit diesem... Ah ja, da hat irgendwas nicht geklappt. Achso, na versuch einfach weiter. Ja, der versucht es zu verschicken, aber der meint, es ist zu groß. Aha, musst du kleiner machen. Ja, habe ich auch schon, das geht auch nicht. Achso, da kann ich dir jetzt ja nicht helfen. Ich bin ja jetzt hier nicht der Chaos Computer Club. Okay, aber vielen Dank für den Anruf, Weltverbesserungsmaßnahmen. Hallo? Ja, guck mal. Ja, wofür bist du? Welches Thema? Guter Rat. Guter Rat, echt? Ja. Mensch, alle sind für guter Rat. Denn ich glaube, das läuft auf guter Rat hinaus. Aber danke erstmal, jetzt noch drei. Hallo? Ja. Ja, hallo, ja, Erwin. Wer? Für Trost. 5-7 steht's jetzt. Du brauchst du Trost? Mann, ist das laut bei dir im Auto. Ja, mach doch mal Fenster zu. Alles zu. Echt? Ja, klar. Na, was fährst du denn da für ein Laster? Wir fahren ja mit dem Ford. Mit dem Ford? Ja klar, mit dem Ford. Ja, das klingt, fährt der alte Lord Ford, fährt er mit dem Ford, Ford. Das klingt wie Trecker. Sag mal, aber echt, Trecker mit Motorhaube offen. Boah. Ja, nee, ganz, aber du musst dich ja trotzdem trösten. Wieso muss ich nicht trösten? Ja, weil Weißwasser halt gegen die Eisbären aus Berlin verloren hat, im DFB-Pokal. Ach so. Ja. Ja. Tröste, tröste. Gut, naja, gut. Aber du, nee, was hast du jetzt, wofür hast du gestimmt? Für Trost? Für Trost, ja. Ja, okay. Ich mach mal weiter. Noch zwei, glaube ich, zwei oder drei und dann fängt die Sendung an. Total. Okay, danke, tschüss. Ja. Warum ist das Auto jetzt so still? Seid ihr in den Baum gefahren? Warum ist das Auto so still? Nee, wir haben ja an der Busseite angehalten. Ach, danke, danke. Ja, vielen Dank, tschüss. Tauein. So, hallo. Hallo, ich bin Doc. Hallo, wofür? Für Trost eher. Für Trost? Ja. Gut, sechsmal Trost und siebenmal guter Rat. Hey, jetzt noch. Mal. Nee, nicht warte mal, jetzt ist hier Abstimmung. Hallo? Hallo, ja? Ja? Also ich bin nur für Trost. Du bist auch Trost? Ja, ich brauch Trost. Ich dann steht's jetzt 7-7. Ja. Und die nächste Entscheidung trifft eine Frau. So, ja, jetzt müssen. Okay, vielen Dank erstmal für den Anruf. Ja. Tschüss. So, jetzt muss mal hier eine entscheidungskräftige Frau. So, jetzt mal hier bitte alle Kerle fliegen raus. Die können jetzt mal, wer Kerl ist, kann auflegen, der fliegt sofort raus. Eine Frau kann mal hier jetzt entscheiden, ob wir zwischen Trost und guter Rat. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, jetzt ist die Stimme einer Frau gefragt. Hallo? Hallo? Ah, hallo? Ja, hallo, weiter, machen wir gleich mal weiter. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Hier ist die Laura. Die, wer? Die Laura? Ja. Laura! Ja, so, ja. Du musst jetzt entscheiden. Du entscheidest jetzt den Verlauf der Sendung. Ich bin für guter Rat. Du bist für guter Rat? Ja. Gut, damit ist es entschieden. Machen wir heute keine Trostsendung, sondern eine guter Ratsendung. Aber dann können wir vielleicht nächste Woche eine Trostsendung machen. Ja, können wir. Und überhaupt machen wir dann sowieso endlich mal eine Weltverbesserungsmaßnahmen-Sendung. Ja. So, Laura. Okay. Hast du denn jetzt aber auch einen guten Rat wenigstens? Ah, mir fällt gerade gar nichts ein. Ne? Brauchst du einen guten Rat? Ich würde mir welche anhören, auf jeden Fall. Ach so, nee, aber du hast jetzt nicht eine Situation, in der du einen guten Rat brauchst. Das könnten wir gleich quasi mit dir anfangen und können sagen, wer da jetzt weiter weiß, der soll anrufen und dir einen guten Rat geben. Nee. Nee, echt nicht? Nee, wirklich. Ach Mensch, schade, Laura, wie alt bist du denn? Ich bin 16. Ja, was hieß du? 16, genau. 16. Ja, man nimmt viele Vorschläge an, auf jeden Fall. Ja, echt? Klar. Na, die Erfahrung habe ich aber nicht gemacht mit 16-Jährigen. Die hören da überhaupt nicht hin. Ah, doch. Meinst du? Ja. Na, aber nur so Wohlerzogene wie du. Ihr macht ja wahrscheinlich zu Hause auch schön Hausmusik immer mal ein bisschen. Und okay, du, oder wie bitte? Lassen wir das. Wieso denn? Nee. Macht ihr keine Hausmusik? Nö. Du hast so eine richtig so eine Blockflötenstimme quasi. Nein. Nee, das mach ich nicht. Nee? Hab ich irgendwann aufgehört, war zu doof. Spielst du Gitarre? Also hast du aber Blockflöte gespielt? Ja. Na sag ich doch. Du hast eine Blockflötenstimme. Ach, kannst du nicht mal die Blockflöte rausholen und mal kurz spielen, was Schönes. Nee? Nee, die ist in irgendeinem Karton. Ach so, ach man, schade. Laura, ich danke dir für deinen Anruf. Ja? Gut, tschüss. So, dann kann ja jetzt praktisch die Sendung, wir fangen, machen nochmal, weil ich den so achte, weil es so toll ist. Und dann geht die Sendung los und dann liest er Telefonnummer hier, quasi, warte, guter Rat. Wer einen guten Rat braucht, kann dann hier anrufen? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und wer guten Rat zu geben hat, ebenfalls. Ach, so toll, Billy Childish. Der Stein war hier in dessen Freundenland mit dem Taschenrechner in der Hand. Ich schau mich um dich, niemand kommt vorbei. Ich mach die Augen zu und tassel bis drei. Und niemand weiß, was soll der Scheiß. Und niemand weiß, was soll der Scheiß. Wir sind die Sonne hinter dem Vulkan. Was wird hier so dann? Wir sind noch in unseren Taschen und auf den Boden fallen die Leierflaschen. Und niemand weiß, was soll der Scheiß? Und niemand weiß Radl. Ja, Scheiß. Genau. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir machen jetzt heute eine schöne Sendung. Guter Rat. Eine gute Ratsendung. Wer also richtig guten Rat hat für irgendwelche Situationen, ob es jetzt gewissermaßen, wie man meinetwegen einen Platten beim Fahrrad ohne Flickzeug überbrücken kann, oder also so ganz elementarer, praktischer guter Rat ist hier Frage. Also eigentlich tendenziell eher praktischer guter Rat. Jetzt so Lebensweisheiten würde ich mal, zwar he, she, it, das Essen muss mit, geht auch, aber das wären ja jetzt eher so Eselsbrücken, so Sachen, sondern richtig so guter Rat. Wie macht man sich in 2 Minuten schnell was Gutes zu essen zum Beispiel? Oder irgendwie, wenn man so eine Sache hat, dann soll man hier anrufen. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist im Übrigen geschaltet, da kann man ebenfalls anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Und natürlich, wer einen guten Rat braucht, soll ebenfalls hier anrufen. Hallo. Ja, ich bin's. Und ich hätte mal eine Frage, Jürgen. Wer bist denn du? Jürgen, dass ich mal lieber um die Zukunft von der Berliner Zeitung kümmern. Denn die steht mir nicht auf der Kippe. Die steht dir auf der Kippe? Ja, nicht hier, sondern bei den Engländern, sondern bei den werten Engländern, Montgomery. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ja, dann die Stimme erheben für unsere Berliner Zeitung. Ah, wie soll ich denn jetzt die Stimme erheben? Ja, dass eben nicht die Zeitung an diesen Herren verkauft wird. So, dann sag ich mal jetzt so, die Zeitung wird bitteschön nicht an diesen Herren verkauft. Genau. War das jetzt gut so? Ja, soll ich nochmal sagen? Ja. Ich kann das ja auch nochmal mit mehr Nachdruck sagen? Genau. So, aber jetzt mal alle mal bitte schön mal herhören. Hier unsere Berliner Zeitung. Genau. Die wird jetzt hier aber nicht verkauft an den britischen Investor Montgomery. Genau. Unter keinen Umständen. Da kriegt ihr aber Ärger mit mir. Anscheinend liest du die Zeitung doch. Ja, naja, wieso nicht? Na klar lese ich die Zeitung. Ja. Ja. Und dann müsstest du doch eigentlich eine Edgar so das machen. Eine was machen? Ja, aber anscheinend ist das wohl doch schon besiegelt. Ich glaube, ist schon verkauft. Ja, ja. Ja, aber trotzdem sag ich nochmal, meine lieben Damen und Herren, die Berliner Zeitung wird bitteschön nicht an den britischen Investor Montgomery verkauft. Ja. Sonst gibt's total Ärger mit mir. Und mein Abo ist demnächst weg. Abgestellt. Ah ja. Was machst du denn dann? Ja, dann werde ich mir was anderes suchen. Junge Welt lesen. Naja, die vielleicht nicht. Die eher nicht? Aber was denn dann? Ja. Dann lies eine weit weg Zeitung. Lies die Badische Zeitung. Oder? Die fängt auch mit B an. Hat, glaube ich, auch ungefähr das Format von der Berliner Zeitung. Hm. Mein lieber Scholli, da geht wieder was draußen vor sich hin, her, oder? Na dann, viel Spaß noch. Ja, ich muss gerade mal kicken, ob ich noch ein kräftig antikapitalistisches Lied habe. Aber habe ich jetzt gerade, glaube ich, nicht dabei, oder? Hm. Ah, nee. Doofe Pionierlieder helfen ja an der Stelle wahrscheinlich nicht, wa? Nein, wahrscheinlich nicht. Ach, Mensch. Aber ein richtig Berliner Zeitungslied gibt's auch nicht, oder? Nee. Naja, gut. Aber den guten Rat habe ich den feinen Damen und Herren jetzt mal gegeben. Ja. Ja. Aber wie immer, mein guter Rat bewirkt ja überhaupt gar nichts. Ja. Ja, schön. Aber dann viel Spaß. Ja, danke schön. Ahoi. Ja, dir auch. Tschüss. So, hallo, lieber Freund. Hallo. Das ist nur ein Test gewesen. Oh, Mr. Mann. Hallo? Naja, gut. Hallo, wer ist denn da? Ja, Birne hier jetzt. Mensch, Birne. Ja. Jetzt hör doch mal auf. Ich geb dir mal einen guten Rat. Ich auch. Ich geb dir mal einen guten Rat. Ja, gib ihn. Die Berliner Zeitung wird bitteschön nicht an den britischen Investor Montgomery verkauft. Echt, hört sich an wie von The Simpsons. Der Montgomery ist ja auch so ein Montgomery. Schwein. Aber der ist ja schon verkauft. Ja, dafür kann ich ja nun nicht. Die Zeitung ist ja schon verkauft. Ja, weil das ein Schwein ist. Ja, Birne, dann wirst du die bitteschön zurückkaufen. Ich geb mir Mühe, die unbedingt zu. Oder du gibst jetzt dein Abo auf. Ich hab ja kein Abo, weil so. Ich hab nämlich einen Zeitungsladen hier unter mir. Ach echt? Ja, und ich. Ach, und da liest du mal die alten Zeitungen, da musst du die ja nicht bezahlen, wa? Nee, da kenne ich andere, die sowas lesen. Ah ja, so gut. Alte Zeitungen. So, Birne, was für einen guten Rat hast du denn jetzt? Ja, pass mal auf, ich hab jetzt einen guten Rat für alle die, die noch keine Lehrstelle haben. Ja. Und die gerne eine Lehrstelle haben wollen als Astronaut. Ja. Und da gibt es was Wissenschaftliches. Und da habe ich mal nachgeschlagen. Ja. Sag mal, du machst aber, oh Scheiße, wenn ein Tag lang ist, oder? Ja. Du bist ja eigentlich Totengräber, oder? Ja, und ich... Wird denn heutzutage nicht mehr gestorben? Hast du denn da nicht jede Menge Arbeit unter die Erde zu bringen? Musst du dir jetzt hier dich auf Lehrstellensuche für junge Astronauten begeben? Ja, aber vielleicht will ich den Beruf wechseln. Vielleicht will ich den so ja auch nehmen, den Job. Herr Birne, aber erstmal müssen die Toten alle unter die Erde. Ja, nun... Wer soll denn das machen, wenn du da jetzt da... Macht halt ein anderer. Ja, macht ein anderer. Macht doch keiner. Stimmt. Muss man da alles selber machen. Ja, das stimmt auch. Naja, siehste. So, und wie wird man jetzt Astronauten lernen? Ja, gut, pass auf, ich hab erstmal den Newton-Rat. Ey, wie ist das übrigens, wenn man Kosmonaut werden will? Ja, das ist ja das Gleiche, oder? Nee, ist nicht das Gleiche. Ja doch, die Japaner haben ja da auch einen anderen Namen für. Ja, wie heißen die Chinesen? Ja, die heißen... Quick-Minauten oder sowas. Kinauten? Nee, ja, oder irgendwie so. Ja, genau, ja. Aber wie heißen die Japaner? Wie heißen Tokio-Nauten? Nee. Keine Ahnung, aber die haben auch so einen merkwürdigen Astronautennamen. Ach, Japaner habe ich, aber ich auch schönen japanischen Pango dabei. Ja, pass auf. Also, wer Astronaut werden will, wo hast du denn jetzt her? Kann es selber machen, aber Astronauten können nicht im Weltall rülpsen. Ja, weil und? Kohlensäure in der Schwerelosigkeit nicht nach oben geht. Aha. Verstehst du? Ja, nee. Ja, und? Ja, das heißt also, wenn jetzt ein Astronaut oder ein Kosmonaut, ein Astronaut von der US oder europäischen oder ein Kosmonaut aus der UdSSR oder aus der alten Sowjetunion, nett, mein Sohn, da also da oben, was weiß ich, da unten ja, Shake und jetzt nur weiter. Jetzt ein Kohlensäuregetränk trinkt. Ja. Und hat jetzt das Verlangen, da jetzt mal richtig... Ja, dann kann er nicht. Gut. Und welchen Rat würdest du ihm jetzt geben? Ja, ich würde ihm ach, raten, Birne, guter Rat ist deine Stärke nicht, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich würde ihm raten, nichts kohlensäuremäßig zu trinken. Okay. Was? Ja, na, das ist doch jetzt eine reelle Art. Liebe Kosmonauten, Astronauten, Tokonauten, Kinauten, hört schön zu, keine Kohlensäure in erhaltenen Getränke mit ins Weltall nehmen. Genau, weil die Kohlensäure ja nicht nach oben geht. Genau, weil Bäuerchen machen fällt da total schwer. Und übrigens ist das ja auch so ein Ding, wisst ihr, das ist wenn die jetzt nach oben fliegen und nehmen wir mal an, jetzt wir haben es geschafft, wir sind jetzt so oben im Weltall. Ja. Hauen wir doch mal eine Flasche Sekt um den Kopf. Da knallen da die Sektkorken, schon völlig. Und wollen die so sprühen wie bei der Formel 1? Ja, und das sprüht da überhaupt der Sekt nicht, fällt, weil der Sekt eine Bulle bleibt, ey. Ja, das glaube ich nur wieder nicht. Ja, doch. Weil das ist ja, hängt ja auch mit der Kohlensäure zusammen. Naja, gut. Da will ich mal jetzt nicht ins Detail. Ich würde schon sagen, sprüht schon, aber ist dann natürlich schöne Sauerei im Raumschiff. Ich würde sagen, das sprüht nach hinten raus. Ich würde sagen, das sprüht. Nach wie da hinten raus, jetzt sprüht trotzdem. Ja, wollen wir den Rad mal im Raum stellen? Sprüht Kohlensäure im Weltall? Gut, okay. Das ist eine Frage. Genau, das ist eine Frage. Die kann man auch beantworten, die kann man auch hier beantworten. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, ich kann das nie so schnell hintereinander zu quatschen. Aber das macht ja nichts. Kuttner. Aber hast du die Nummer? Hast du die mitgekriegt? Ja, ich hab die. Ja, dann ruf mal da auch nochmal schön da an. Da kannst du drauf eben lassen, Alter. Okay. Aber nicht kann ich Weltall. Ja nicht im Weltall. Okay. Tschüss, klar, Birne. Kuttner. Und tschüss, Hörer. Ja. Das war Birne fürs Weltall. Hallo, wer bist denn du da? Ich bin ja Max. Name Kuttner. Max, so. Ja. So, du hast jetzt einen guten Rat oder brauchst du einen guten Rat? Ich hab einen guten Rat und zwar für die 87-jährige alte Dame da, war. Ja. Die meinte ja, die findet die junge Musik nicht so gut, wa? Ja. Also die hat sie ja schrecklich gesagt, glaube ich. Was? Die hat sie ja schrecklich gesagt, glaube ich, wa? Schrecklich? Ja. Na, bitte. Ja. Die soll sich mal das Nirvana-Album holen, was du da vorhin erwähnt hast. Meinst du? Never mind. Ja. Das ist aber vielleicht ein bisschen laut für die, oder? Nee, so, hier, Something in the Way, man, das ist doch so leise, Lied und so fein. Du. Stimmt auch wieder. Hast du das dabei etwa? Nee, habe ich leider nicht dabei. Na, sag mal, das muss man doch immer nicht dabei haben, in der Brieftasche. Hast du eigentlich recht? Ja. Mensch, aber vielleicht suche ich mir nachher noch was ganz Softes. Von Jimmy gibt's da auch schöne Sachen, wa? Hendrix, okay. Das, na, hör auf. Oder hast du hier was von Red Hot Chili Peppers nein, dabei? Nein, habe ich nicht da. Nein, Hendrix habe ich aber dabei. Vielleicht kann man da auch so. Hoch, da kann ja, auch mit Wind Cries Mary, oder? So zum Beispiel, boah, das ist da irgendwie auch ganz schön. Ja, das machen wir vielleicht jeder nachher nochmal. Naja, aber die alte Dame vielleicht nicht. Na, die wird ja wohl Jimmy kennen. Hör mal auf hier. Meinst du, die kennt Hendrix? Na, natürlich. Ja? Ich denke schon. Die hat ihn wahrscheinlich mit 55 sogar noch gesehen. Das könnte sein, ja. Ja. Oder was, wenn die 87 ist, dann vor 30 Jahren war sie ungefähr 55, oder 76, wann ist der gestorben? Oh nee, der ist ja schon früher gestorben. 72 oder sowas? Naja, ich weiß es jetzt ohne genau. Naja, gut, aber mit 50 hättest du ihn sehen können. Ja. Ja, nein, den machen wir nachher nochmal. Den machen wir nachher nochmal. Gut, ich danke. Was war jetzt? Ach, der Jute ja, war ging jetzt an die Dame sich mal das Never Mind Album. Genau. Aber die hat ja keinen CD-Player. Ah. Das gibt's auch auf. Aber Vinyl wirst du wahrscheinlich ohne haben, ja. Naja, gut. Aber immerhin ein guter Rat. Ich danke dir für den Anruf, ja? Guck mal, ich hätte ja noch einen Wunsch. Ja, was denn? Und zwar, ob du mal wieder Funny Van Dunn spielen könntest, wa? Mensch, habe ich jetzt heute, glaube ich, gar nicht mit. Ah. Naja, ach, doch, habe ich doch mit. Hab ich ja, doch, ja, ich hab da Sachen, hab da wieder, oh, siehst du genau dann, aber eben auch was nicht auf der CD ist. Das ist doch toll, oder? Wie jetzt, auf Tape oder was? Naja, was, so T-Mobile zum Beispiel. T-Mobile. Genau, das ist auf keiner CD drauf, ja. Genau, das ist. Soll ich den jetzt mal jetzt hier gleich spielen oder was? Ah, das wäre noch schöner. Ja, das wäre ist doch kaum zu glauben, wäre das, ja? Das ist kaum zu glauben, doch. Mensch, Maja. Naja, dann machen wir das doch mal. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Ja, okay. Danke. Tschüss. Ciao. So, wir machen mal jetzt kurz hier T-Mobile von Funny Van Dunn und dann jetzt gleich weiter schöne Jute Rate sind gefragt, ja? Und wer totale Logopädie hat, der kann ja jetzt hier Logorö hat, der kann ja, also wessen Worte quasi zu halten nicht mehr sind, der kann sich ja nach halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Ich sitze hier und warte, ich kann es nicht fassen, ich werd noch verrückt. Ich hab gedacht, das ist die große Liebe. Ich hab gedacht, ich hätt mal Glück. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Es war heute genau vor einer Woche nach Mitternacht. Im Samba Soul, er hatte mich versehentlich angerempelt und mir sofort einen neuen Drink geholt. Wir haben uns sofort verstanden, ich meine auch rein körperlich. Wir lachten und wir küssten uns, wir tanzten, enger ging es nicht. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Er hat mir seinen Namen aufgeschrieben, seine Nummer und ein Herz mit Pfeil. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen, doch es meldete sich eine Metzgerei. Ich nahm das Telefonbuch, rief die Auskunft an. Ich dachte, ach, den finde ich schon, doch es gibt keinen Ball. Der Timo heißt, es gibt doch keinen Ball mit Y. Timo Ball, du hast mich reingelegt, aber es war trotzdem schön. Timo Ball, ich liebe dich, ich will dich nie mehr wiedersehen. Timo Ball, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? So, Fanny van Dan mit Timo Beil war das. Wir machen weiter hier, gute Räte mit Arbeiter und einen guten Arbeiter- und Soldatenrat betrifft. Wer also einen guten Rat hat, beziehungsweise einen guten Rat braucht, der sollte hier anrufen, kann ihn dann loswerden, beziehungsweise in Empfang nehmen. Hallo? Ja, hi, hier ist Jenna. Jenna? Ja. Hallo Jenna, brauchst du einen guten Rat oder hast du einen guten Rat? Ich brauche einen. Du brauchst, echt? Du brauchst einen guten Rat? Ja. Aber eher einen praktischen? Praktisch, wie man versalzene Suppen wieder entsalzt? Sowas nicht, wa? Ja, kann man so sehen. Wie, was kann man so sehen? Das ist doch jetzt nicht dein Problem. Oder bin ich ein derartiger Menschenkenner, dass ich sofort an deiner Stimme höre, dass du eben die Suppe versalzen hast und jetzt gerne wüsstest, wie du das Salz wieder rauskriegst? Also zu schwer, soll ich ein bisschen langsamer reden? Du bist ganz unglücklich. Ja, bin ganz unglücklich. Du hast Liebeskummer. Genau, ich weiß nicht mehr weiter. Na, dann geh einfach hin und sag, hey, ich liebe dich. Ich will ein Kind von dir, heirate mich. Wie alt bist denn du? Ich bin 17. Ach so. Naja, kann man mit dem Kind noch ein halbes Jahr warten. Ja. Ja, was machen wir denn? Ja, und jetzt beschreibt mal die Situation. Ja, also ich gehe mit ihm in einer Klasse und... Achso, warte mal, bräuchtest du jetzt eher einen weiblichen Rat? Was für einen Rat willst du denn lieber haben? Von einem Mann oder von einem Jungen oder von einem Mädchen beziehungsweise von einer Frau? Egal. Ist egal? Ist egal. Da ist doch aber ein Unterschied. Männer sehen doch die Welt ganz anders wieder als Frauen. Naja, dann doch schon eher vom Mädel. Ja? Naja, aber ich meine, vielleicht ist gerade der männliche Rat so gut. Weil die Männer ja jetzt vielleicht auch wieder ungefähr wissen, was in Männern vorgeht. Nee, dann doch schon eher vom Mädel. Ja, echt? Ja. So, dann soll man jetzt mal hier bitte nochmal wieder einen Mädel anrufen. Oder? Mal ein bisschen Frauensolidarität zeigen hier. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, das müsste jetzt aber hoffentlich mal eine Frau sein. Mal sehen, ob es funktioniert. Hallo? Ja, hi. Wer bist denn du? Die Susanne. Mensch, Susanne! Hi. Hi. Also du scheinst mir schon recht erwachsen zu sein. Ich bin das, auf jeden Fall. Ja? Aber du siehst dich jetzt, denkst, der Kleinen können wir doch raten. Würde ich sagen. Der Jenner. Super. Ja, so, Jenna, dann beschreib doch jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher, was das eigentliche Problem ist. Ja, also ich gehe mit ihm in einer Klasse und er ist halt so ein bisschen der Klassenclown und ich finde ihn alle ziemlich toll und so. Und habe auch von vielen gehört, er ist so ein ziemlicher Doofkopf und... Du hast dich in ihn verliebt, so richtig scheiße blöd. Ja, genau. Ich habe auch ganz viel Augenkontakt mit ihm und wir schickern uns schon so ein bisschen an und... Das sieht doch gut aus. Nee, ich würde da gänzlich von abraten. Ach, echt? Ja, würde ich. Mensch, Susanne. Ja, doch. Wieso denn? Weil er der Klassenclown ist? Nee, weil dann kann man so richtige Bauchlandungen landen. Wenn man LOL verliebt ist? Nein. Du heißt, man sollte sich lieben. Verliebt, weißt du? Ach. Weil du bist ja nicht die Einzige, weißt du? Das ist das Problem. Die ganze Klasse ist in den Klassenclown verliebt. Du mit. Oder sind die anderen Mädels deiner Klasse auch alle in den verliebt? Also es gibt schon welche, ja. Siehste, ich wusste das ganz genau. Und deswegen lass die Finger davon. Das aber ist jetzt, genau das Ding. Naja gut, Susanne, dann sag doch mal bitteschön, wie man sich jetzt entliebt. Verlieben passiert ja passiert immer so, kann man ja nicht spüren. Aber kann man sich entlieben? Ja, kann man schon. Ey, mach auf cool. Du bist die Coole. Weißt du, du bist bestimmt jemand, der auch ganz andere Typen haben kann. Das muss nicht der sein. Okay. Das glaube ich nicht. Nein, okay, du jetzt sag nicht einfach so, okay, Jenna. Jetzt, ja, du musst genau. Aber auch ein bisschen widersprechen. Ja. Ja, das ist nicht die so einfach. Die sagt ein, ja, na genau, stimmt, recht hast du, das ist doch nicht so einfach. Wie nee, macht man denn das, dass man sich entliebt? Man muss die Orientierung auf etwas anderes richten. Ach so. Was denn, Beruf auf einen Chemielehrer oder was? Ja, am Ende. Nein, bin die Lehrer nett. Soll die sich jetzt in einen Chemielehrer oder einen Sportlehrer nein, verlieben? Nein, nicht, verdammte Scheiße. Der mit seinem Brusttattoo-Pé? Nee. Nein. Aber ich glaube, das ist der falsche Weg auf jeden Fall. Sie macht sich unglücklich damit. Okay. Weißt du, der Typ, der sieht es nicht so ernst wie du. Und das ist einfach scheiße. Aber woher weißt du denn das, wenn die ganz viel Augenkontakt haben? Vielleicht ist es doch ein ganz netter. Aber wer hat denn übrigens gesagt, dass es ein Doofkopf sei? Hat sie selber gesagt. Nee, sie hat gesagt, dass jemand gesagt hat, dass es ein Doofkopf ist, oder? Ja, ich hab's auch schon von anderen gehört. Siehst du, du hast es selber erkannt, die ganze Problematik. Du weißt doch genau, was los ist. Ist er denn wirklich ein Doofkopf? Also, er soll schon ziemlich doof gegenüber Mädels sein. Siehste, du darfst dich nicht in Blödköpfe verlieben. Das ist genau das Problem der Frauen. Frauen, hört zu, verliebt euch nicht in Blödköpfe. Ja, aber das sieht man doch vorher oft nicht, oder? Sieht man doch. Woran sieht man denn das? Wie denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, nee. Die Hexe lacht. So, woran hast du das gesehen, Jenna, dass das ein Doofkopf ist? Also mir persönlich... Jetzt bringt die blödesten Sprüche des Tages. Nee, das ist doch gar nicht so aufgefallen. Also mir gegenüber ist er kein Doofkopf. Ach so. Aber anderen gegenüber auch nicht. Vielleicht ist er verknallt in die, so ja, in Jenna. Vielleicht ist ja auch eine richtig gute Partie. Vielleicht würden die glücklich werden miteinander. Wieso bist du immer so positiv? Bis ans Ende ihres Lebens. Also ich bin ja nur gerade nicht positiv. Bin ja tendenziell eher... Es klingt aber so. Nein, ich will jetzt bloß ausgiebig erörtert wissen. Ja, natürlich. Du sagst so schnell, entliebe dich, ist ein Doofkopf, lass es sein. Ja, na logisch. Na, so einfach ist es auch nicht. Mit 16 schon. Hast du... Wieso denn? Mit 16 ist es doch noch viel dramatischer. Ja, eben. Deswegen, wir wollen es ja nicht ausweiten. Ach so. Dass es jetzt ja nicht erst dramatisch wird, meinst du? Eben, drum. Also mach ja, aber andererseits ist es doch gut, mit 16 jetzt genau die Scheiße eh mal durchgehabt zu haben. Da geht es noch relativ schnell und dann muss man das nicht nochmal mit 20, mit 25, mit 30, mit 40 alles normal machen. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Leben. Du meinst, wenn man eh mal anfängt, sich Scheiße zu verlieben, dann verliebt man sich immer Scheiße? Genau. Das ist das Problem. Problem der Frauen. Die bleiben daran hängen. Überhaupt der Frauen oder ist das jetzt dein Problem vielleicht? Nein, was heißt hier nein? Nein, generell nicht. Bist du sicher? Ja, ich denke schon. Ja. Sag mal, Jenna, hilft dir denn das jetzt hier weiter? Nee, glaube ich nicht. Nicht wirklich, nee. Nee, siehst du genau. Aber wie machen wir denn das, dass es dir wirklich weiterhilft? Du fragst ihn. Geh generell in die Offensive und frag den. Frag erstmal, ob er ein Doofkopf ist. Genau, frag einfach mal. Hey Mann. Wenn er Nein sagt, wenn er sofort Nein, wenn du ihn fragst, ob er ein Doofkopf ist und er sofort Nein sagt, dann ist er echt ein kompletter Doofkopf. Dann lass sofort die Finger weg. Okay. Jeder intelligente Mensch würde erstmal überlegen, ob er nicht vielleicht doch ein bisschen ein Doofkopf ist. Dann könnte er mir auch gleich sagen, wie ich den Typen aus meinem Kopf kriege. Wie denn? Ja, keine Ahnung. Ach so, das sollen wir dir jetzt auch noch sagen. Worauf muss man denn beim Verlieben achten, Susanne? Oder wie war der Name? Susanne, ey, hör zu. Ja, genau. Also was muss man tun? Worauf muss man achten beim Verlieben? Die Klasse wechseln. Ach, nein, echt? Also. Nein, sitzen bleiben, vorsichtshalber sitzen bleiben? Ja, genau, irgendwie. Ja, Spitzenidee. Oder generell das Stadtviertel ändern. Ja, das ist ja richtig ein guter Rat. Mann. Sag mal, du amüsierst dich hier mit Bolle über den Leid anderer junger Frauen, oder? Ich bin das ernstlich und ich denke drüber nach. Total. Ach so. Ich finde das eher wirklich, ich finde das richtig schlimm, weil ich kann mich da richtig reinversetzen. Ja. Wieso kannst du dich reinversetzen? Wie ist es doch nie passiert, denke ich. Na, damals. Hoch mit 16? Hast du dich hoch in den Doofkopf Klassenclown? Ja, genau. Ich will nur mal sagen, ich war auch mal Klassenclown. Ehrlich? Und alle Mädels haben dir zu Füßen gelegen? Nee, gar nicht, überhaupt gar nicht. Schade, ne? Ja, blöde. Dabei war ich so lustig. Ja, glaube ich. Und so niedlich. Ja, ne? Ja. Jena. Ja, Mensch. So eine kleine Kackbratze. Ha! Jetzt aber vorsichtig. Das ist mein Problem nicht. Wie bitte? Nein, dein Problem ist dein Problem. Genau, nein. Humor, lach einfach drüber, wirklich. Also man kann einfach nur drüber lachen im Endeffekt. Ja, aber dann nimmt doch der Klassenclown als Bestätigung, wenn die lacht. Die muss ja nicht über ihn lachen. Ach so. Okay. Also immer über alles lachen, aber nicht über ihn. Aber nicht über den, genau. Immer wenn der ins Zimmer kommt, sofort mit Sicherheitsnadeln die Mundwinkel runter. Runtertackern, oder? Ja, genau. Ja. Dein Geld ging doch nicht. Mensch. Ist auch kein guter Rat. Also, wir sind in der Sackgasse. Ja, irgendwie kommen wir da nicht weiter. Ja, nee, null. Ach, scheiße. Das Mädel ist wirklich richtig frustriert. Wir müssen da irgendwie mal schauen. Jenna, was machen wir denn da? Mensch. Aber sag mal, so ein bisschen Schiss hast du ja schon selber, oder? So eine Ahnung, dass es vielleicht nicht ganz das Wahre ist, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte jetzt auch nicht so in die Offensive gehen und mich da hinstellen und sagen, du Junge, so ist es. Das ist ja nicht. Also ja. Geh nicht vor an die Tafel und sag, hey Baby. Ja. Mach also, nicht. Ah. Aber hey Baby. Ja, aber wie entliebt man sich denn? Wie macht man das, wenn man verliebt ist, dass man wieder den Ausgangszustand, dass man den Schalter wieder zurückkriegt? Ja, wie viel Millionen Männer gibt es denn auf der Welt? Weiß ich nicht. Milliarden? Ja, bestimmt. Ja. Bestimmt. Ja. Schau dich um. Fahr S-Bahn. S-Bahn ist geil. Man sieht so viele schöne Menschen auf einen Schlag. Stimmt. Ist wahr. Ist ein wahres Wort. Ja, manchmal. Fahr S-Bahn, das stimmt. Und du setzt dich immer so, dass du möglichst viele Leute gleichzeitig siehst. Und dann kannst genau. du mal noch so einen netten irgendwie zuzwinkern oder dir zuzwinkern lassen oder so. Ja, genau, das Ding, genau. Genau. Weißt du, eigentlich kann ich gar nicht mitreden, weil ich komme ja eigentlich aus einem Ort, wo gar keine S-Bahn fährt. Aber ich will. Ach so, warte mal, du hast ja immer an der Bushaltestelle rumgestanden. Oder? Nee, nicht mal das, ich bin Fahrrad gefahren. Ja, das ist ja nun aber ein einsamer Job, da lernt man ja keinen kennen auf dem Fahrrad. Außer wenn man mal aus Versehen ihn anfährt. Wenn man mal hinfällt oder so. Ja. Und dann wenn die Kette runter ist. Oder, Alter. Ja, genau. Genau das Ding. Nein, also wie gesagt, fahr S-Bahn und check die Typen ab. Würde ich so sagen, ne? Jenna? Ja? Sie ist jetzt ins Koma gefallen. Hat's jetzt ein bisschen, also da fallen Menschen ins Koma, wenn man sowas hört. Hat es jetzt ein bisschen geholfen, wenigstens? Ja, ich hoffe es. Ja, ich weiß, also klar, Entlieben, die geht irgendwie nicht so ohne weiteres. Aber der Rat von Susanna scheint mir nicht ganz verkehrt. Ohne. Nicht ganz Fahr ohne. Fahrrad oder S-Bahn? Ja. Geh joggen oder hol dir einen Hund. Genau. Okay. Genau. Geh mit dem Hund durch den Stadtpark und du triffst nette Menschen. Genau. Okay. Geh dich nach dem Stuhlgang deines Hundes fragen. Ja, wenn ich meinen Vater zu dem Hund hast überreden. Hast du einen Hund? Ach so, nee, du hast keinen Hund. Ah. Oh, Scheiße. Hast du setzt dich mit deinem Bruder an die Leine, oder was? Genau, hier ist mit deinem Bruder, Gassi. Gibst du ihm immer den Kopfnuss? Ist der 1,20 oder so? Wer ist das? Welche Kategorie? Wie groß ist der? Oder so? Mein Bruder, der überragt mich mit 1,90 und 1,50. Gibst du da mit Stachelhalsband richtig Look? Wow. Wenn ich ein Punker ist, dann kannst du den ans Stachelhalsband legen. Den fällt ja nicht auf den Stimmen. Nee. Und dann kann der auch in aller Öffentlichkeit immer an die Bäume pinkeln. Oder? Und dann kommst du schon ins Gespräch mit Leuten, glaube ich, wenn du mit deinem Bruder, an der Leine am Stachelhalsband, der immer jeden Baum anpinkelt, da lernst du interessante Leute kennen. Ja. Ja. Ey, ist das der Baumpinkler? Naja, gut. Dann haben wir dir soweit erstmal nicht helfen können, Jenna. Nee, also in diesem Sinne. Aber, aber so grundsätzlich, merkt ihr das, was so Sanna da gesagt hat? Ja, merkst du meinen Namen so langsam? Hey, wow. Ja, Mann. Oh, Susanna, da gibt's auch schreckliche Lieder, oder? Ja, will ich jetzt, aber das ist jetzt die Eselsbrücke gewesen. Okay. Okay. Vielen Dank für euren Anruf. Jenna, ich hoffe, ein bisschen hat es vielleicht doch geholfen, oder? Ja, ein klein bisschen. Ja? Also lass dich auf jeden Fall, mach dir da mal Gedanken, lass dich nicht so fallen. Ja. Und mach nicht traurig im Bett rumliegen und Decke über den Kopf ziehen. Nein, auf gar keinen Fall. Und rumheulen wegen blöden Klassenclown, wegen Doofkopf. Aber frag ihn mal testhalber, ob er ein Doofkopf ist. Die Antwort ist nicht verkehrt. Also da musst du dann genau hinhören. Okay. Wenn er dann sofort nicht sagt, dann kannst du wirklich. Da machst du dann nur miese. Ja. Okay, vielen Dank für euren Anruf. Okay. Tschüss. Bye. My doorbell. die White Stripes. Wenn halbautomatischer genau. Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, jetzt sitzt hier aber erstmal so weiter quasi. Hallo, hier ist Nora. Thomas. Hier ist Nisi. Hi, ich bin Jana. René. Ich wünsche mir Sido, Silver Sister, Maroon 5, irgendein Lied von Papa Roach, Beastie Boys. Grüße das gesamte Fritz-Team. Meine Familie. Meine Freunde. Anscheinend zwei Laura. Und den Nies. Das ist so poopy. Open Box. Einfach nur anrufen, wünschen und grüßen. 0331 70 97 130. Open Box. Die Musikwunscherfüllungsradiosendung mit Grüßen. Immer Montag bis Freitag. Ab 19 Uhr und im Radio. Fritz. Vom RBB. Genau, 23.35 Uhr ist es. Fritz. Info. Nachrichten. Und zwar mit Matthias Kerkhoff. CDU-Chefin Merkel soll am 22. November zur ersten Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden. Voraussetzung ist, dass bis dahin ein Koalitionsvertrag zustande kommt. Außerdem einigten sich die Fraktionen des Bundestages, dass der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Bisky ein weiteres Mal für das Amt des Vizepräsidenten kandidiert. Dreimal war er bisher gescheitert. Zum Schutz vor der Vogelgrippe hat die Europäische Union die Einfuhr von Zier- und Wildvögeln verboten. Das beschloss der verantwortliche EU-Fachausschuss. In Rheinland-Pfalz teilte das Umweltministerium derweil mit, dass die gefundenen 22 Wildvögel nicht an dem Vogelgrippevirus gestorben sind. Sie seien in einem Nagergift verendet. Die Vereinten Nationen haben noch einmal um mehr internationale Hilfe für die Erdbebenopfer in Pakistan und Indien gebeten. Es sei lediglich ein Drittel der angeforderten 300 Millionen Dollar eingegangen. Morgen soll auf einer Geberkonferenz der konkrete Hilfsbedarf eingeschätzt werden. Die ARD wird beim Bundesverfassungsgericht gegen das jüngste Verfahren zur Festsetzung der Rundfunkgebühren Klage einreichen. Dieser im Juni gefasste Beschluss wurde von den Intendanten der neuen Landesrundfunkanstalten auf einer Schaltkonferenz heute einvernehmlich bestätigt. In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat es folgende Ergebnisse gegeben: St. Pauli Bochum 4:0, Erfurt Kaiserslautern 2:4, Frankfurt Schalke 6:0, Nürnberg Dresden 3:0, Aachen Hannover 1:2, Freiburg Braunschweig 4:1, Unterhaching Saarbrücken 2:1 und Bremen Wolfsburg 5:4 nach Elfmeterschießen. Wetter. In dieser Nacht meist stark bewölkt, gelegentlich Schauer, starker, böiger Wind bei Tiefstwerten zwischen 13 und 10 Grad. Auch morgen wieder wolkig mit Auflockerungen, nur vereinzelt kurze Schauer. Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad und auch wieder sehr windig. Verkehr. Wir haben keine aktuellen Meldungen, wünschen weiter eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. Was I not good enough for you, King? Was I not good enough for you, King? Was I not good enough for you, King? I guess not. Halt hoffentlich nicht wieder die total nette anonyme Dame von vorhin verschreckt. Aber wenn sie noch zuhören, tut mir leid, aber das ist schon ein jüngerer Menschensender und da muss man manchmal auch, zumal ich die auch ganz gut finde, jetzt hier so eben so Musik, so Sachen spielen. Kitty waren das. Aus London in Kanada. Aus dem kanadischen London. Kitty. Aber versprochen, danach kommt ein Kuschelsong von Jimi Hendrix. Der ist aber echt nett. Da müssen sie dann aber mal vielleicht doch genauer hinhören und sagen, ach Mensch, auch die quasi relativ jungen Menschen können da vielleicht auch schicken. Ist schon mit Gitarre und so. Und ist jetzt nicht direkt so schlagermäßig, ist eben leider auch in Englisch, aber ist echt ein toller Song. Echt ein toller Song. Den spielt The Wind Cries Mary. Ist wunderbar. Den hören wir dann als nächste Musik. Wenn sie gerade so ein bisschen dann nicht ganz so laut machen, dann ist schon glaube ich okay. So, wir machen hier weiter und zwar zum Thema. Guter Rat. Wer einen guten Rat braucht, wer einen guten Rat geben kann, das hier ist eure Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Beziehungsweise wer hier nicht durchkommt, wer nicht zu Wort kommt, aber wichtige gute Räte hätte. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. Hat vorhin jemand eigentlich überhaupt in einem schönen Wortspiel mit dem Arbeiter- und Soldatenrat mitgekriegt? Ja, Kinder, war, oder? Hallo? Wer bist du? Ich bin Jana. Ich habe Sprache mit abgestimmt. Ach so, genau, Jana. Zwei gute Ratschläge. Einmal für die Jenna hieße oder so. Ja, genau. Die sollen, egal mit was für einem Typen, das immer so lange machen, solange ihr das selber Spaß macht und Kraft bringt. Auf jeden Fall. Naja, aber dann ist und man, aber... Die S-Bahn fahren und so, das haben Leute ab 30 nötig oder vielleicht mit Ende 20 schon. Sind sehr einfach. Ist okay, S-Bahn fahren finde ich nicht. Ah, Jana, erzähl mal hier. Hör auf, ältere, wie alt bist du? Ich bin auch schon Ende 20. Ach so, jetzt hör auf, hier alte Leute zu dissen. Cool, aber mit 16, ey, ist doch auch cool, wenn man irgendwie einen Jugendliebe hat, so. Ja, aber ich meine, wie vermeidet man denn das, unter Umständen entsteht ja dann daraus, hat man zwar erstmal Spaß, aber nachher dreifaches Leid. Genau, und das ist das Problem. Das ist das Problem. Ey, aber solange sie daraus Kraft schöpft, soll sie irgendwie mit ihm. Ja, aber wenn es danach viel mehr Kraft kostet, dann sollte sie vielleicht doch lieber Liegestütze machen. Jeder Flirt bringt Kraft. Und ich denke... Ja, aber er war jetzt nicht mit Flirten, sondern war doch... Was ja. Kraft kostet, ja. Das gibt man irgendwann von selber auch auf. Ist einfach so. Naja, aber dann ist es aufgegeben, dann ist es vorbei und dann setzt vielleicht der Jammer und die, nee, die roten Augen und die verrotzte Nase dann total und dann zieht sich das ein halbes Jahr hin. Hat man zwar zwei Wochen Spaß gehabt mit dem Doofkopf-Klassenclown, aber dann ein halbes Jahr jammern, Leid, Schreien, Kuttner, Brüllen. Kuttner, pass auf, das ist bei Frauen immer zwischendrin. Depression. Das ist bei Männern auch. Jetzt hört auf hier mal. Frauen sind sowas Besonderes. Okay, auf jeden Fall, mein zweiter Ratschlag ist an Susi oder Susanne. Susanna, oder? Oh, Susanna. Die sollte sich, glaube ich, eher auf Frauen konzentrieren oder sollte mal kicken, dass sie einen soften Mann abkriegt und nicht irgendwie einen Typen von der S-Bahn. Ach so. Deswegen meistens. Wieso denn in der S-Bahn? Man hat echt geringe Chancen, in der S-Bahn wirklich jemanden kennenzulernen, der einen dann wirklich irgendwie richtig wegboomt. Naja, aber andererseits kann man wesentlich sicher sein, dass man in der S-Bahn jetzt nicht gerade Immobilienmanager trifft, zum Beispiel. Weil die fahren ja dann immer so 5er BMW, S-Klasse Mercedes oder haben hinten immer so Anzüge drin hängen. Okay, die. Was früher diese gestrickten Klorollen waren. Kennst du die auch noch? Nee, wo so ein Proletariat immer eine Klopapierrolle unter so einem Strickmützchen, so ein gehäkeltes Mützchen versteckt hat. Und das ist aber heute ersetzt worden von so Anzügen, die hinten oft hängen. Aber okay. Hast du das auch schon mal gesehen? Ja, okay. So Autos, wo Anzüge hängen? Interessantes Ding. Denke ich auch, mein Lieber. Ja, naja, sowas. Oder so ein Wackelhund, genau. Okay, alles klar. Aber von daher fahren dann die besseren Menschen fahren eher S-Bahn, oder? Oder S-Bahn-Fahrer sind wahrscheinlich im Durchschnitt bessere Menschen als Mercedes S-Klasse-Fahrer. Okay, besser und schlechter. Nee, meinst du nicht? Scheißegal. Ach so. Meinst du doch gute Immobilienmanager? Und Bank Aufsichtsratsvorsitzende. Aus dieser Branche kennengelernt, aber wenn da mal jemand irgendwie kommt, der korrekt ist, dann zeigt dir Bescheid. Ja, dann sag Bescheid, genau, würde mich interessieren. Also okay. Du würdest jetzt Jenna raten, volle Pullerin. Ich sag zu ihr, so wie sie es macht, ist es korrekt und solange sie Kraft daraus schöpft und ihr das Freude bringt, soll sie das so weitermachen und soll kicken, was sich daraus entwickelt, so einfach. Ja, dann entwickelt sich eben Scheiße daraus. Sie hat doch schon Angst, jetzt schon ein bisschen Angst, dass es Scheiße wird. Ja, ey, kick mal, wenn du... Ich meine, dann kann man ja auch... Wenn du verknallt bist, ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, weil ich bin keiner, wenn du verknallt bist, jedenfalls bei mir, ist es so, dass es immer ein Wechselspiel ist und auch bei den meisten Freundinnen, die ich habe, das ist immer ein Wechselspiel irgendwie. Sag, ja, Wechselspiel. Aber hast du dich dann auch schon mal... Nee, sowieso Wechselspiel. Und jetzt auch mit den duften Typen ist es ein Wechselspiel, ist klar. Aber hast du dich dann jetzt schon mal in den Doofkopf, in so einen Blödmann verliebt? Ich bin gerade in zwei Doofköpfe verliebt, so einfach. Gleichzeitig? Ja, auf jeden Fall gleichzeitig. In zwei Doofköpfe? Mhm. Und die sind aber weder auch richtige Doofköpfe? Naja, ich bin bestimmt auch ein Doofkopf. Keine Ahnung. Ach so. Ja, aber diesem Ratschlag, den ich haben will, ist auf jeden Fall, wenn irgendjemand zuhört, der richtig einen coolen Ratschlag hat, wie man sich entlieben kann. Das war echt eine coole Frage von dir. Gut, naja, okay, machen wir mal weiter. Okay, wer einen guten Ratschlag hat, wie man sich entlieben kann, genau hier die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Jana, vielen Dank für den Anruf, ja? Klar. Okay, tschüss. So, hallo. Ja, hallo, das ist der Norman Kündler. Ja, ich bin Matthias Rüttger. Wirklich, haben wir am Kopf noch reden. Da zwei Komiker! Warum? Mein lieber Scholli. Das ist ein bisschen behindert, weil warum lachen Sie über uns? Naja, weil ihr ja Kunstsachsen seid. Nein. Doch! Wir sind in einem Heim. Ja, ist klar. Warum denn? Warum lachen wir? Was machen wir jetzt hier? Und ihr kriegt euch ja selber nicht ein vor Lachen. Mann, hier werden ernsthafte existenzielle Probleme verhandelt. Und ihr brilliert jetzt hier mit eurem Kunstsachsentum. Da muss man doch verrückt werden. Nein, nee, also wir sind doch behindert. Die können jetzt doch nicht einfach einlachen. Meine Mutter, die ist einfach weggegangen, hat zu meinem Vater erhangen. Ja. Ja, ist so. Ja, ist so. Ja. Na nur klar. Also, es ist doch klar, dass es so ist. Ich weiß es doch nicht. Genau. Mama, ich gebe euch mal einen guten Rat. Hände weg vom Verkauf der Berliner Zeitung an britische Finanzinvestoren. Ich will doch mal mein lieber Scholli, ich habe euch doch genau gesehen. Ich möchte was sie mit uns wollen. Ey. Okay, ich danke euch erstmal für euren Anruf. Hallo, wer ist denn da? Moin. Moin. Ja. Also, sag mal, also du ich hab einen Judenrat und ich habe auch einen ganz, also ich brauche einen Rat. Ach so, hast du denn einen Judenrat für Jenna? Oder hast du, weißt du, wie man sich entliebt? Nee. Ja, super. Ah, Hammer. Ja, da kommen wir ja hier wieder echt weiter in der Sendung. Aber ja. Ich hatte noch einen anderen Judenrat, aber ich bräuchte ja noch einen. Naja, dann mach mal. Sag mal erstmal, was hast du denn für einen Judenrat? Also einen Judenrat habe ich für alle die Leute, die irgendwie LKW fahren und irgendwo in der Landschaft unterwegs sind, in irgendwelche Windparks. Ja. Und müssen danach drüber stehen. Ja. Die sollen Klopapier mitnehmen. Wieso? Ja, weil es ganz unheimlich schwierig wird, wenn man mal auf Toilette muss. Was hat das mit Windpark zu tun? Wie, ja, naja, oder irgendwo anders. Wieso, weil da die Scheiße durch die Gegend wirbelt, oder was ist das Problem dabei? Nee. Ja, weil man sich sonst den Arsch nicht abwischen kann. Ja, aber warum, wie kommst du denn auf Windpark? Wenn man jetzt nicht in einem Windpark parkt, dann geht ihr doch ohne Klopapier, oder wie? Ja, auf irgendwelchen Rasthöfen oder Autohöfen geht das schon, ja. Ach so. Gut, aber okay, liebe Treckerfahrer, nehmt Klopapier mit. Ja, auf jeden Fall. Aber das weiß man doch als Truckfahrer, oder? Ich denke, die Leute, die wissen das dann schon, ja. Ja. Also das sollte ja auch der Jutterrad am Rande sein. Ja, das weiß aber ein Billiger-Jutterrad. Ja, ganz. Aber ganz Billiger-Rad. Trotzdem der Jutterrad eigentlich teuer sein sollte. Ja, naja, gut, okay. Und jetzt, was brauchst denn du für ein Rad? Nein, ich brauche ein Rad. Du willst jetzt wahrscheinlich wissen, wo du Klopapier herkriegst, weil du gerade im Windpark stehst, oder was? Nee. Nee, ich hab schon genügend dabei, glaube ich. Also, ja, gut. Wieso hinten die ganze Ladefläche voll, oder was? Ja, so nicht der. Kiek an. Der Klopapierfahrer, gut. Ja, auch das nicht, aber ist egal, darum geht's eigentlich überhaupt nicht. Naja, dann sag mal, worum es. Für mich persönlich geht's eigentlich mehr um den Judenrat, den ich brauche, ja. Den ich anderen geben kann, ja? Ja? Ich habe momentan das Problem. Ja? Dass ich, also selber Student bin. Ich denke, du bist Treckerfahrer. Naja, auch. Ach so, echt? Außer ein Treckerfahrer bin ich nicht, ja. Tragfahrer. Naja, sowas ähnliches, ja. Und was studierst du denn da? Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und Logistik. Warte nochmal, Wirtschafts- und was? Wirtschaftsingenieurwesen für Logistik. Wirtschaftsingenieurwesen für Logistik. Ja. Kann man das abkürzen irgendwie? Ja, Treckerfahren. Ach so. Ja, gut, okay. Du studierst Treckerfahren. Ja, okay. Du studierst die Landstraße. Ja, ach so, und ja, welchen Rad brauchst du denn jetzt? Naja, also eigentlich ja nicht mit der Fachrichtung zu tun, sondern mehr das Problem, dass meine Freundin schwanger ist, ja? Ja. Und wir beide Studenten sind. Oh! Ja. Ja. Und was studiert sie denn? Design. Also, ach, Produktdesign. Genau. Ja. Aber, also hat eigentlich überhaupt nichts mit meinem Studiengang zu tun. Ja. Also, wir haben uns eigentlich auch eher merkwürdig kennengelernt. Aber auch das ist egal. Unter einem Windrad, oder? Naja. Und deine Frage war, ob sie mal... An der Tankstelle, ja. An der Tankstelle, echt? Ja, ja, sicher. Also sie hat da ihren Nebenberuf gemacht und ich habe meinen Nebenberuf aus. Sie kam gerade in die Arme voller Klopapier raus und da hat sie Funk, ist klar. Nehmen wir mal die Hände vom Klopapier. Gut, aber, okay. Also man muss ja auch mal tanken, ne? Ja, stimmt. Da braucht man nicht unbedingt Toilettenkopf. Jetzt ist sie schwanger. Ja, und jetzt? Und wir freuen uns eigentlich total, ja? Ja. Und also alle anderen eigentlich auch, außer meine Studienkollegen. Ach so, warum denn bitte? Ja, die wollen mir alle gute Räte geben. Und welche Art sind die? Wie? Die wollen mir alle einen guten Rat geben. Ja, die wollen mir alle den guten Rat geben, dass ich doch lieber die Finger davon lassen soll, dass es alles total scheiße ist. Ach, Blödsinn. Quatsch. Ja, naja, diese Wirtschaftslogistiker für Landstraßen, die haben doch von Kindern keine Ahnung. Da darfst du nicht drauf hören. Was sagt denn deine Freundin dazu, dass sie schwanger ist? Na, wir freuen uns doch. Die freut sich, du freust dich. Wir freuen uns alle. Ja, na dann würde ich dir den Judenrat geben. Ignorier den Judenrat deiner Kommilitonen. Den brauchen wir also nicht. Den brauchst du nicht. Dann brauchen wir auch keine Judenratsendung. Den schmeißt du weg. Na jetzt, na nee, du bist ratlos glücklich. Ach so, du meinst, ich brauche überhaupt ja keinen Rat. Du brauchst jetzt ja keinen Judenrat. Also, oder den Judenrat habe ich dir eben gegeben. Ignorier den Judenrat von deinen Kommilitonen. Und welchen Judenrat gebe ich meinen Kommilitonen? Na, den gibst du mal schön den Judenrat, dass sie mal die Klappe halten sollen. Wenn sie überhaupt gar nicht wissen, wovon sie reden. Haben die Kinder? Naja, meistens nicht. Naja, siehst du, da reden doch Blinde von der Farbe. Ja. Da darf man sich nicht überhaupt, also was, ihr freut euch. Na super, dann freut ja, euch. Ja, also ich denke schon. Also ja. Ich glaube, also. Du weißt ja nicht genau, ob du dich freust? Dann gebe ich dir den guten Rat. Freu dich jetzt bitte. Nee, ja, ich freue mich. Also außerordentlich. Super. Auch ohne. Das ist ja wunderbar. Ach, das wird doch schön. Im Windpark freue ich mich. Ach, das ist doch schick. Man studiert viel intensiver, wenn nachts das Kind schreit. Kannst du glauben? Meinst du? Ja, ist so. Ja, man konzentriert sich stärker aufs Wesentliche. Das Larifari-Hafte hört auf des eigenen Lebens, wenn man ein Kind hat. Ich glaube, außerdem, wie alt bist du? Ich 25. Naja, ist doch toll. Guck mal, wenn das Kind 10 ist, dann bist du 35 und wenn du Glück hast, kannst du dem immer noch Handstand beibringen. Das ist doch, wenn du jetzt mit 35, mit 45 Kinder kriegst, wie sie das alle machen, dann ist doch Blödsinn. Dann bist du schon grauhaarig, wenn die da Jugendweihe oder Konfirmation oder was haben. Ja, das ist uncool. Das ist total scheiße. Das ist super. Kinder also, sofort, also Kinder sofort machen, freuen. Ihr braucht da keinen guten, schlechten Rat, sondern freut euch. Und unseren guten Rat, den wir je haben, den können wir jetzt eigentlich in eine Tonne hauen. Den können wir in die Tonne hauen. Der war eine Spur zu billig. Wann soll er das Kind kommen? Wie weit ist er denn schon? Oh, da fragst du mich was. Naja, also, aber ungefähr wirst du doch wissen, wie viel Monat sie ist, schwanger ist. April soll es kommen. April soll kommen, naja. Na, das ist doch toll. Ist ja noch viel Zeit. Ja, na, da freut euch drauf. Er kann noch in vielen Windparks stehen. Genau. Und auf Toilettenpapier warten. Genau. Und den Traktorfahrer meine Hand zu schütteln. Genau. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Dank. Noch nicht so lange. Das war ja nicht so richtig geplant. Ach so, und wie lange seid ihr zusammen? Ach, Mensch, da fragst du mich schon wieder Sache. Naja, ungefähr. Was du abschätzen können? Also, halbes Jahr. Halbes Jahr. Hm? Und, ist aber alle dufte? Also so beziehungstechnisch? Ja. Naja, sie meinte, also in der Schwangerschaft ist es immer so, dass die Männer ja nicht unnötig Überstunden schieben sollen, ja? Ach so, stimmt natürlich. Weil die Frauen so stressig sind. Ja. Ja, mein Problem ist, dass ich genau das tue. Ach so, ah. Also ich versuche also wirklich jede Stunde und jeden Tag irgendwie oder runter zu kriegen, um nicht bei ihr sein zu müssen. Warum denn das? Ja, weil das schlimm ist. Also ich weiß nicht, kennst du schwangere Frauen? Ja, sind mir auch schon begegnet. Ja, also so ein Eigen, aber nicht so richtig. Auch schon. Auch schon? Ja. Dann weißt du doch eigentlich, worum es geht. Ja, aha. Dass man eigentlich nicht unbedingt jede freie Minute mit ihr verbringen muss. Wenn es nicht sein muss. Also, ist zwar schön und macht auch Spaß, aber ich weiß nicht. Also, viele schwangere Frauen denken, ihre Zukunft unmittelbar planen zu müssen. Nicht erst, wenn es soweit ist. Ach so. Ach, dass deine Frau jetzt ein bisschen, Freundin ein bisschen hektisch wird jetzt. Ja, so weit heute aus, wegen Strampler gucken und so weiter. Ach so, Also, ich meine, es macht zwar Spaß, aber vielleicht in erst zur gegebenen Zeit und nicht jetzt schon. Ach so. Ach, da halt lieber die Klappe. Ich hab auch das Gefühl, ja. Ich sollte da vielleicht doch nicht, also ja, ich hoffe ja. Und geh mal aber auch mal, Strampler gucken ist doch, das musst du dann, musst du mal den Vorschlag machen. Nicht, dass du mal hinterherlatschst. Sondern dann mach dir mal einen schönen freien Tag und dann sagst du heute jemand mal Kindersachen kicken. Ja, aber ich denke, dass das auch vielleicht noch in so 2-3 Monaten reicht. Da musst du mit ihr nicht diskutieren. Weil, wisst ihr, wie es ist, ja. Wenn du jetzt den Vorschlag machst, ja, dann musst du die nächste Woche wieder machen und die übernächste Woche, dann habe ich die nächsten 3-4 Monate wieder Stress. Oh, da kann ich dir jetzt ja keinen Rat geben. Das heißt, wieder 4 Monate Strampler kaufen. Oh. Ja, das ist Strampler, so viele Kinder haben wir ja nicht. Eieiei. Ja. Ja, naja, gut, okay. Alles klar. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja. Alles klar, mach's gut. Gut, tschüss. So, wir machen jetzt mal hier halbautomatische Anrufbeantworter. Das Band ist nämlich fertig. Ich weise euch nochmal darauf hin, wie ihr das hier selber wieder besprechen könnt für die nächste Sendung. Wenn halbautomatische Anrufbeantworter... Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, und jetzt erstmal ganz softe Musik für meine Lieblingsanruferin heute, die safttrinkende anonyme Dame, Jimi Hendrix mit einem echt zurückhaltenden, soften, wunderbaren Song. Und dann kommt das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters und dann geht's hier weiter. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. After all the jets are in the box horses and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers fairy. Broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind it cries very. Man muss wirklich mal klar und deutlich sagen, die Bibel ist ein so schreckliches Buch, die müsste eigentlich wegen Volksverhetzung und Jugendgefährdung verboten werden. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Vergleichung. Frau Rammlerin befiehlt, ich soll sie wem vergleichen. Ich sinne nach und weiß nicht, wem und wie. Nichts unter Mond will mir ein Bildnis reichen, wohl mit dem Mond vergleiche ich sie. Der Mond schminkt sich und stiehlt die Sonne Strahlen, tut aufgestohlen, brot sich wunderviel zu gut. Auch sie gewohnt, ihr Nachtgesicht zu malen und kokettiert mit einer Büchse Blut. Der Mond, und das mag ihm Herodes danken, verspart sein Bestes auf die liebe Nacht. Frau Rammlerin verzehrt bei Tage die Franken, die sie zur Nachtzeit eingebracht. Der Mond schwillt an und wird dann wieder mager, wenn eben halt ein Mond über ist. Auch dieses hat Frau Rammlerin vom Schwager, doch, sagt man, braucht sie längere Frist. Der Mond prunkiert auf sein Paar Silberhörner und dieses macht er schlecht. Sie sieht sie an, Herrn Rammler gerne. Und darin hat sie recht. Friedrich Schiller. 2. Mose, Kapitel 21, Vers 21, ist besonders einfach zu merken. Da steht zum Beispiel drin, dass ein Israelit bzw. Jude das Recht hat, ungestraft einen Sklaven zu ermorden. Er muss es nur so anstellen, dass er so zusammengeschlagen wird, dass er erst 1 bis 2 Tage nach den Misshandlungen verstirbt, der geht dann Mörder straffrei aus. Oder da steht auch drin, wenn da Eltern einen Sohn haben, einen heranwachsenden Sohn, der dann nicht richtig gehorchen will, dann muss er zu Tode gesteinigt werden. Papalapap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, ist ja schön, Mensch, auch, dass ich dich mal wieder höre. Ich habe ja neulich hier, ich bin ja jetzt hier irgendwie im Knast und so. Und damals, ich hab hier so bei, also irgendwie auf der Internetseite da von Jürgen, da habe ich dann gefunden, dass da gibt's ja einen Mitschnitt vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Und damals bin ich ja, also weil die Gedanken ja weg sind, in den Baum gefahren. Es war halt nicht so schlimm, ich hab's überlebt, aber der Baum hatte so Astlöcher und weiß ich was. Und da sind die ganzen Drogen drin gefallen. Dann haben die natürlich mich verhaftet und den Baum auch gleich mit. Also weil die wirklich dachten, das ist jetzt irgendwie, also das ist mein sozusagen, dem Baum habe ich so meinen ganzen Schrott übergeben. Aber naja, gut, war, aber finde ich ja schön, ich muss, kann auch nicht so lange, weil ich muss ja gleich auflegen, weil ich, ist ja auch eigentlich verboten, hier irgendwie so anzurufen. Also nicht wirklich verboten, aber man muss das irgendwie mal ansagen und so, und ich habe ja immer eine Stand, also angesagt. Und auf jeden Fall, also wenn ich dann danke war, also es war schön, dass ich das mal so da so hören konnte. Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Fragen mich immer wieder, doch ich bin ein Telefondesinfizierer. Ich desinfiziere jedes Telefon, von weitem seh ich die Bakterien schon. Telefondesinfizierer, Telefondesinfizierer, Telefondesinfizierer, Telefondesinfizierer. Sie sind in jedem Hörer drin, und wenn es mal zu viele sind, rufst du einmal deine Freundin an und schon springt dich ein Virus an. Telefondesinfizierer, Telefondesinfizierer, Telefondesinfizierer, Telefondesinfizierer. Am Bahnhof ist es dir plötzlich nicht mehr recht. Du schaust auf die Uhr, doch dir ist schlecht. Du liegst auf einer Bank und dein Zug fährt weg. Ein Taxi kommt und bringt dich nach Hause ins Bett. Wollen Sie bitte im Telefonbuch nachsehen? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Gutz war das eben mit dem Telefondesinfizierer von seiner wunderbaren CD Gutz am Gogo-Snack. Von der auch diese Niemand weiß, was soll der Scheiß von Billy Childish stammt. So, wir machen weiter hier. Wir verteilen hier gute Räte, oder? Und mal sehen, ja. Oder also wie gesagt, entweder guten Rat geben oder aber eben auch guten Rat einfordern. Alles möglich hier. Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin der Benny. Hallo Benny! Mensch, hast du einen guten Rat oder willst du einen guten Rat? Oh, ich will gerne einen guten Rat. Echt? Ja. Hast du richtig ein Problem, wo jetzt nur ein guter Rat helfen kann? Ja. Ich fahre mal wieder Richtung Kiel. Nein. Ja. Nein. Doch. Nein, ist ja unglaublich. Wie fast jedes Wochenende. Kiel. Mann, ich war noch nie in Kiel. Ja, da hast du was verpasst. Echt? Ja, Logo, klar, bist, Kieler Woche und so, größtes Segelfest der Welt und... Ja, aber verzeugt mich, Segeln, ne, aber... Naja, ist ja auch Fressen und Saufen und so. Ach so, ja, sicher, na, da wäre ich da ja dabei. Ja, klar, muss man mal mitmachen. Bist du Kieler? Nee. Ich komme eigentlich aus Kiel, ja. Ach, ehrlich? Ja, also eigentlich aus der Nähe von Kiel, wohne aber jetzt in Kiel, weil ich da gearbeitet habe und will jetzt nach Berlin. Wie willst du nach Berlin? Ja, ich habe eine Freundin in Berlin. Boah. Ja. Wie hast du das gemacht? Ich ja gerade. Wie hast du das gemacht? Habe ich übers Internet kennengelernt. Echt? Ja, über ein Spiel. Wie denn? Was denn für ein Spiel? Ja, so ein Online-Rollenspiel. Und da haben wir uns dann irgendwann mal in Berlin, alle, die das spielen, so bei uns da in den Gruppchen, haben uns dann in Berlin getroffen. Ja. Und wir haben uns dann da so kennengelernt und für nett gefunden. War das so ein Spiel mit so grafischer Oberfläche, wo man dann so richtig so... Ja, ja, so richtig mit Zauberern und ja. Kriegern. Und jetzt, und sah die im Spiel besser aus als in Natur? Nee. Sicher? Ja, da bin ich mir doch sicher. Ach so, ja, dann ist gut. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass du dich jetzt in die verliebst, so auf der grafischen Oberflächenebene mäßig, und musst du hinterher feststellen, dass es doch eine ganz schreckliche Schrippe ist. Ja, das gibt's ja wohl auch immer, ja. Ja, so aber dann hätte sich ja, oder so. ja, genau. Aber das ist nicht der Fall, sondern die sieht in der Natur besser aus als im Spiel. Auf jeden Fall. Ah, oh, spitze, da hast du aber Schwein gehabt. Ja, nur mein halt lieber das Scholli. Ständige Hin- und Herfahren geht einem ein bisschen auf den Sack. Ach so, was machen die da eigentlich? Also die spielt die, außer spielen, was machen die sonst so? Also sie arbeitet in Berlin als Bürokauffrau. Ja, kann man ja aber auch in Kiel machen, oder? Ja, nur die Sache ist, sie hat halt einen festen Job und ich bin meinen jetzt gerade losgeworden. Und demnach bietet es sich an, dass ich nach Berlin komme. Ach so. Und jetzt hast du wirklich vor, nach Berlin zu ziehen? Jawohl. Bloß wegen einer Frau? Naja, abgesehen davon, die Berufsaussichten bzw. der Arbeitsmarkt doch ein bisschen gehaltvoller in Berlin als jetzt bei mir in der Umgebung. Ach echt? Aber du bist doch auch so Treckerfahrer, oder? Nee, ich fahr... Ach so, nee, was machst du denn da in Kiel? Nee, in Kiel, ich bin eigentlich Mediengestalter, also ich mach so Internetseiten und ja. So Kram. Ach so. Aber davon gibt's ja in Berlin auch bis zum Abwinken, oder? Ja, genau. Und in Kiel ist alles weg. Ach so. Da ist ja. Aber wenn da ja nicht mehr ist, vielleicht... Warum pfeift der denn so? Muss man den Radio leiser machen? Warte mal, ich mach mal mein Radio. Eigentlich ist es schon ganz leiser. So, jetzt ist es ganz leiser. Ja, gut. Aber wenn's da ja keine mehr gibt, dann werden da welche vielleicht gebraucht. Ja, aber man will ja dann auch nach Berlin. Zu der Freundin. Ach so, genau. Die hat den guten Job und verdient da ja auch Asche und... Warum soll sie den aufgeben? Dann kann ich ja nach Berlin kommen. Ach, außerdem gibt's da Fritz. Stimmt, es sind zwei gute Gründe. Ja, auf jeden Fall. Eine fetze Freundin und Fritz, wa? Ja, auf jeden Fall. Was will man mehr? Ach so, und welchen guten Rat brauchst du jetzt? Und jetzt brauche ich einen guten Rat, wie ich die Autofahrt überstehe. Jetzt wenn nach... Ich 3,5 Stunden lang im Dunkeln bzw. langweilig alleine Auto fahren, das ist sehr einschläfernd. Und als ich das letzte Mal nach Kiel zurückgefahren bin, ich direkt vor mir dann auch noch Auto überschlagen. Ja, das ist doch so unterhaltsam. Ach so, nee, das sorgt doch für, Ablenkung. Ich drin saß, aber. Eieiei. Ach so. Aber ich bin noch dran vorbeigekommen, glücklicherweise. Also, was macht man auf einer langen, dunklen Autofahrt? Na, Radio hören. Das wäre mal ein guter Rat, was man da macht. Ja, Radio hören. Ja, Radio hören auf jeden Fall. Und vielleicht hat ja noch irgendjemand so, um wach zu bleiben, einen guten Tipp oder sowas. Gut, ich nehme das mal jetzt hier in meine Frage auf, ja? Lange nächtliche Autofahrt. Hast, genau. Hast du denn prima Musik dabei noch? Ich habe ein ganzes CD-Case voll mit guter Musik, guten deutschen Punk und sonstigen. Ja, aber Punk ist doch, hält ja noch munter erstmal, oder? Ja, nur langsam, wie gesagt, also es ist jetzt glaube ich die, ich weiß nicht wie vielte Fahrt, die ich zurück und hinfahre und so langsam ist man die CDs schon auch leid. Eieiei. Und da das ganze Geld für Fritz rausgeht, kann ich mir im Moment keine neuen holen. Ach, scheiße, ja. Aber es gibt ja noch Fritz. Ja, gut. Ja, stimmt. Ja. Danach geht's ja weiter. Ich weiß jetzt, wie weit kann man denn Fritz hören da jetzt? Hast du das schon erfahren? Ja, so, also bis man, sag ich mal, die kurz vor die schleswig-holsteinische Grenze, glaube ich, komme ich noch mit einigermaßen Empfang. Also wenn ich hierher fahre, dann drücke ich schon immer zwischendurch auf meinen gespeicherten Fritzplatz und probiere es dann immer noch so irgendwie zu kriegen und irgendwann habe ich es dann und dann lasse ich es auch drin. Ja, und wie weit ist da noch bis Kiel? Von da aus, also von der Grenze würde ich, von der schleswig-holsteinischen Grenze würde ich sagen, fahre ich nochmal 1,5 Stunden. Ah ja. Also nochmal so ein Stückchen ohne muss ich dann noch auskommen. Naja gut, ja, na vielleicht gibt's hier guten Rat. Hoffe ich doch mal. Ich frage mal. Hoffentlich bevor mein Sender weg ist. Ja, hoffe ich auch. Wobei, also, die sind ja jetzt alle dann eher zu Hause hier. Naja, mal sehen, aber okay. Vielleicht der Tracker von vorhin. Gut, genau. Ja, der Tracker kann ja nochmal anrufen. Wie macht man das da? Genau. Vielen Dank für deinen Anruf und viel Glück mit der Rollenspielfreundin. Ja, danke. Tschüss und viel Spaß beim Umzug. Tschüss. Und tschüss. So, hallo. Hallo. Wer bist denn du? Tina. Tina? Ja. Ja, du kannst jetzt wahrscheinlich ohne Stadt zu sagen, wie man lange nächtliche Autofahrten sich kurzweiliger gestaltet, oder? Nee, eher nicht. Brauchst du auch ein Jutenrad? Ja. Ah, schade. Ich dachte ja, dass man heute mal gute Räte gibt, aber naja gut, dann wenn du mal einen brauchst, dann sagt es. Also ich. Aber jetzt nicht von mir unbedingt, oder? Eine männliche Person wäre schon gut. Ach so, gut. Ja, bin ich also halbwegs. Ja. Wie bringt man einen Jungen dazu, sich zu entlieben? Wie man einen Jungen dazu bringt, sich. Ach so, da ist einer in dich verliebt und der ist jetzt wie die Pest hängt ja an dir. Ja, mehr oder weniger. Ach du Scheiße. Ich habe schon solche Sachen dazu gerannt, dass ich im Grunde gar nicht auf Typen stehe, aber das scheint ihn mehr anzumachen als ach so, umgekehrt. Wie alt bist du, Tina? 19. Und wie alt ist der Typ? 22. Ja, und wo verfolgt er dich, wie? Freundeskreis halt. Ja. Ja, dazu. Ja. Oh, oh, oh, oh. Kicken wir mal weiter hier, wer vielleicht, weiß jetzt jemand, wie man, quasi fremd entliebt? Also wenn jetzt, kann jemand, Tina helfen? Gott, ich bin ja gleich überfordert mit so einer Sache, aber ein kompliziertes Ding. Hier wäre die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Hallo Stranger. Hallöchen. Bist du männlich? Ja. Sicher? Also, nicht wirklich. Wie alt bist du? Leider erst 16. Ah. Aber bei mir hat es funktioniert, indem sie sich an einen anderen rangemacht hat. Na, wenn ich auf Mädchen stehe, da ist es mit anderen schlecht. Hast du jetzt nicht nur so gesagt, sondern stehst du auf Mädchen? Unter anderem, naja. Ja. Also im Moment eher auf weibliches Geschlecht, aber Freundin findet man nicht, einen Freund auch nicht. Das schallert bei dir immer so hin und her, mal so oder wie? Ja. Ja. Ja, dann ist ja, wie hieß denn der junge Mann da eben? Ben. Ben? Ja. Dann ist ja schwierig, wa? Wenn sie jetzt eher... Das ist das schwierig, also da habe ich noch keine Erfahrung mitgemacht. Ja, ei. Ach wie. Aber so gemein will man ja auch nicht sein, oder? Ja, das ist ja das. Also die sind ja ganz nett und ganz lieb und so und wehtun möchte man ja auch nicht. Ja. Aber hast du keine Chance, dem so richtig aus dem Weg zu gehen? Uh-uh. Wieso nicht? Du kannst auch immer, wenn du weißt, der ist irgendwo, er ist ein sehr guter Freund einer meiner besten Freundinnen und naja. Ach so, und hast du mit der mal drüber gesprochen? Ja. Und was sagt die? Die kann mir auch nicht weiterhelfen. Ja, aber kannst du die nicht bitten, dass er nicht da ist, wenn du da bist? Na, dann müsste sie sich ja entscheiden zwischen mich und dem. Also, aber die sind ja aber nicht zusammen, oder? Nee, nur gute Freunde halt. Ja. Aber könnt ihr nicht mal auch zu spät weggehen? Oder dass sie einfach irgendwie, dass du sagst, du kommst jetzt mal nicht, wenn er da ist, aber wenn sie Zeit hat und er nicht da ist, dann würdest du sie wieder gerne sehen? Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen und jetzt sehen wir uns irgendwie wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen und jetzt haben wir halt wieder guten Kontakt und naja, wegen so einer dummen Sache, das wieder aufs Spiel zu setzen, ist auch nicht gut. Oh, ja, schwierig. Ben? Und mit dem reden kannst du nicht, oder was? Was soll ich denn sagen? Ich hab denen gesagt, dass ich zurzeit absolut kein Interesse an Männern habe. Und dass der auch nicht wirklich mein Typ ist, aber. Ja, nervt er denn sehr in seinen Nachstellungen da? Schon ein wenig. Wie denn? Keine Ahnung, die ganze Zeit halt versuchen, meine Patsche-Händchen zu greifen und so. Da musst du aber ganz, da musst du bloß einfach, glaube ich, entschieden sagen, Finger weg. Hallo? Ja. Also, das ist, glaube ich, da klare Ansagen machen. Ja. Das ist das Allerbeste. Also nicht nur so grundsätzlich, dass du ihn nicht liebst, sondern irgendwie so eine Sache, Finger weg, nischt. Und dann ihm auch vielleicht wirklich nochmal sagen, nee, du liebst ihn nicht, definitiv nicht. Du suchst eine Freundin und keinen Freund. So, zack, ganz klar. Mhm. Und eher ignorieren. Ja. Das ist, glaube ich, das Beste, oder Ben? Ja, so kann man es auch versuchen. Also wirklich dann verhungern lassen. Also so dann, eben, nee, klar. Ja, aber der ist ja auch ein guter Freund. Ja, aber Händchen trotzdem, Händchen halten ist nicht. Ja, naja, ich versuche mich auch immer loszureißen und so. Ja. Ja, also ja, nicht, du darfst ja nicht dazu kommen lassen, dass du dich losreißen musst. Immer wenn der irgendwie nach meinen Armen greift oder sowas, da drehe ich mich um und schlag eine ganz andere Richtung ein. Und ich meine, wer so blöd ist, nicht mal das zu kapieren. Ah, schwierig, ja. Aber da musst du wirklich, glaube ich, richtig deutlich, ernsthaft, mit Nachdruck sagen, so nicht, das nicht, nicht, nicht. Mhm. Ganz klar. So. Und sagen, wenn er will, dass ihr Freunde bleibt, dann muss er das irgendwie respektieren und akzeptieren. Mhm. Ansonsten setzt er irgendwie die Freunde, also irgendwie findest du, nett ist er ja eigentlich, oder? Ja. Ja. Aber halt absolut nicht mein Typ. Ja, dann sag ihm das ganz klar nochmal und sag ihm, er soll sich überlegen, ob er eure Freundschaft auch damit aufs Spiel setzen will, dass er da versucht, sich irgendwie anzumachen oder zu erobern oder was auch immer. Und dass ich das ernsthaft überlegen soll. Ja. Gut. Dankeschön. Bitteschön. Und einen schönen Tag noch. Dir auch. Danke. Tschüss, Tina. Ja, Ben. Ciao. Tschüss. Ja, da konnten wir jetzt nicht weiter machen, wa? Na, wenn sie nur auf Mädchen steht, das ist halt schlecht. Dann ist schlecht, dann ist, und war jetzt, glaube ich, die beste, klare Ansage, oder? Ja, man kann es ja versuchen. Genau. Okay, Ben, ich danke dir für deinen Anruf. Ja? Ich bräuchte auch noch ein Rad. Ach so, du brauchst auch noch ein Rad. Was denn? Na, wenn nicht, na, ein Mädchen. Ja. Ja, ich mag's. Und wir waren dann neulich auf einer Party. Ja. Und da war sie schon leicht angetrunken. Ja. Und sagte dann auf einmal so, ich liebe dich. Ja. Ja. Ich so erstmal aus dem Kalten raus sage, ich liebe dich auch. Super. Wieso sagst du das? Ja, weil ich sie mag. Ach so. Ja, ja. Ja. Und den Rest des Abends reden wir halt überhaupt nicht mehr. Und dann am Ende, wo dann alle pennen gehen, kommt dann ihre beste Freundin in mein Bett und kuschelt sich halt an mich ran. Toll. Und ich stoße sie nicht weg und ich glaube, ihr hat es nicht gefallen. Und was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt mit ihr reden oder? Ja, logisch. Wie alt bist du? 16? Ja, ja, 16. Und sie auch? Ja, sie auch. Etwa. Ja, ja, jeder hin. Sagt, das war irgendwie Quatsch. Und musst aber auch vorher wissen, ob du ernst gemeint hast, wenn du gesagt hast, ich liebe dich. Ja, ich mag sie schon eine ganze Weile, also... Ja, Marc, kannst du dir denn vorstellen, dass du sie liebst? Ja, sehr gut sogar. Ja? Ja, ja. Dann geh hin, erklär ihr das nochmal und frag sie, ob das ernst gemeint war, was sie gesagt hat. Du meinst, das klappt, ja? Ja, will ich schon machen. Sag, dass es von dir ernst gemeint war und dass ihr aber offensichtlich an dem Abend beide ein bisschen bekloppt wart. Wenn ihr euch, wenn ihr euch eine Liebeserklärung macht und den ganzen Abend nicht mehr miteinander redet... Ja, vor allem, es war ja auch so im Stehen und im Laufen und überhaupt nur hektisch. Ja, naja, war ja dann von dir aber auch doof, oder? Ja, total. Und also hättest du dich doch dann sie nicht mehr aus den Augen lassen sollen. Eigentlich schon. Und dir immer mal ein Getränk holen oder irgendwas. Ja, aber so stockschüchtern wie ich bin, ist ja, ja, ist klar. Furchtbar. Ja, diese Schüchternheit, die kann ja wirklich irgendwie total in die Irre führen. Mhm. Hey, meinst du denn, du hast den Mut, zu ihr zu gehen und das nochmal zu erklären? Unter Alkohol vielleicht. Nee, Alkohol, nee, das ist falsch, echt. Da fängt dann gleich wieder, kommt gleich wieder Scheiße hoch. Ja? Ja, dann benimmt man sich daneben, das ist irgendwie blöde. Also, klar kann man einfach mal Alkohol trinken, so alles, aber wenn du jetzt wirklich ernst meinst und für dich auch ernst meinst, dann mach es nüchtern und dann hab die Traute und dann versteck dich nicht hinterm Alkohol. Okay. Das ist, glaube ich, wirklich eine Gefahr. Aber dann geh wirklich hin und sag, ey, du weißt, der Abend ist ja letztens ist irgendwie ziemlich scheiße gelaufen. Du weißt es, sie weißt es und du weißt, dass sie das weiß. Und dir wird aber ernst mit dem Ich liebe dich. Und frag sie einfach, ob es ihr auch halbwegs ernst war. Okay. Und wenn sie ja sagt, dann erhebt sich der Rest. Dann könnt ihr beide Alkohol trinken. Klasse. Okay. Gut, danke sehr. Tschüss. Sound, oder? Pete Drake and Talking Steel and Singing Strings. Talking Steel and Singing Strings von Pete Drake. Welcome to my world. So, dann machen wir jetzt mal hier nochmal. Oh, ganz schnell, Mensch, jetzt kommen wir gleich schon wieder Nachrichten. Ich habe dich jetzt hier irgendwie nicht gut getimed. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Anne. Anne? Ja. Mensch. Hallo. Immer an der Wand lang. manchmal bedreht aber ich ein bisschen durch. Schäme ich mich auch für. Ich schäme mich jetzt gerade. Anne, tut mir leid, entschuldige. Okay. So, hast du einen guten Rat oder brauchst du einen guten Rat? Ich habe einen guten Rat. Echt? Wofür denn? Für jetzt, für, vielleicht ja noch für Tina? Nee. Nee, für den Kieler. Für den Kieler? Ach so. Ja. Welchen? Weil, also ich komme ja auch aus Berlin und mein Freund wohnt auch in Kiel. Aber der will nicht. Die sollten eine Fahrgemeinschaft machen. Ja, so, zum Beispiel, nee, ja. Also mein Freund, der fährt halt immer mit der Mitfahrgelegenheit und da kann man ganz lustige Leute kennenlernen und ist eigentlich nie langweilig. Aha. Ja. Aber Mitfahrgelegenheit ist man natürlich immer so drauf angewiesen. Kann man nicht einfach noch mal einen letzten Kuss geben und dann vielleicht mal doch noch einen letzten Kuss und dann erst losfahren, oder? Nee, das mag ich sowieso nicht. Was? Wenn dein Freund dich küsst? Na nee, so verabschieden denn da. Ach so, naja, ich meine bloß, aber nee, ich meine, dann ist man darauf angewiesen, dass die Mitfahrgelegenheit eben sagt, um 9 Uhr geht's los. Und wenn man selber, dann kann man eben auch sagen, ach, dann fahr ich eben um 11 Uhr, ich muss ja morgen nicht so früh raus oder irgendwas. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Aber Mitfahrgelegenheit, naja, vielleicht hört er das, vielleicht hilft ihm bitte. Ja. Mitfahrgelegenheit. Aber vielleicht kann der sich mit deinem Freund zusammentun. Weiß ich nicht. Der lebt ja doch aber praktisch. Oder? So, zwei Kieler Kerle mit Berliner Motten? Ja, aber er will ja bald nach Berlin ziehen, dann hat sich das ja sowieso. Naja, aber bis dahin sparen die erst auch nochmal Geld. Hm. Und können sich unterhalten, können jeder, wenn sie nach Hause fahren, können jeder mit seiner Freundin anheben. Oh, und meine erstmal, naja, meine aber erstmal und so. Verstehst du, da haben die dann eine Menge Spaß dabei und die Zeit vergeht. Hm. Oh, nicht doof, oder? Ja. Ja, aber wie kriegen wir das jetzt hier, die Schaltkonferenz? Ja. Ja, nicht. Ist das ein Ärger? Ja. Achso, aber dein guter Rat war jetzt Mitfahrgelegenheit. Ja. Ja, naja, nicht schlecht. Gut. Na, wird er hoffentlich hören. Hat er hoffentlich noch nicht die schleswig-holsteinische Grenze erreicht. Ja. Der junge Mann. Mensch, Anna! Ja. Dann danke ich dir für diesen guten Rat. Ja, okay. Ja? Bis dann. Okay, tschüss. So. Ach, jetzt haben wir erst nochmal eine wunderbare Musik und dann kommt ein Fritz Kurzinfo und dann machen wir nochmal ein bisschen Hektik da nach halb, oder? So, ach, das ist auch so toll, mein Lieblings, ach, Thai Beat Sampler, der im Unter Thai Beat Agogo Volume 1, der im Untertitel heißt Wild and Rockin' 60s Sounds from the Land of Smile. Und dann singen die, dann covern die immer so schön, also machen teilweise eigene Songs und covern aber eben auch so lustig, so ein paar Klassiker. Und das ist hier von The Cat, heißt die Band. The Cat Hit the Road Jack, echt eine super Coverversion. The Cat Hit the Road Jack von Thai Beat Agogo Volume 1. Präsentiert im Herbst. Glashaus. Glashaus. Freitag, 4. November, 20 Uhr im Berliner Schiller Theater. Herbst in der Luft und im Radio. Fritz vom RBB. 0.34 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Die Einführung einer allgemeinen Pkw-Maut ist nach Angaben aus der SPD vom Tisch. In dieser Frage seien sich Union und SPD einig, verlautete am Abend nach Koalitionsberatungen der Verkehrspolitiker beider Seiten. In den Verhandlungen wurde außerdem vereinbart, dass die allgemeine Wehrpflicht nicht abgeschafft wird. Die Vereinten Nationen haben noch einmal um mehr internationale Hilfe für die Erdbebenopfer in Pakistan und Indien gebeten. Es sei lediglich ein Drittel der geforderten 300 Millionen Dollar eingegangen, hieß es. Die ARD wird beim Bundesverfassungsgericht gegen das jüngste Verfahren zur Festsetzung der Rundfunkgebühren Klage einreichen. Dieser im Juni gefasste Beschluss wurde gestern von den Intendanten einvernehmlich bestätigt. In Brandenburg schwelt der Streit zwischen den beiden Koalitionsfraktionen SPD und CDU über die künftige Begabtenförderung weiter. Die Zahl der sogenannten Leistungsprofilklassen sowie deren Ausgestaltung ist noch offen. Heute soll eine Einigung erzielt werden. Zum Sport. Im DFB-Pokal hat Schalke 04 den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der Fußball-Vizemeister musste in der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs eine 0:6 Niederlage beim Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt hinnehmen. Die weiteren Ergebnisse: Bremen-Wolfsburg 5:4 nach Elfmeterschießen, Erfurt-Kaiserslautern 2:4, Nürnberg-Dresden 3:0, Unterhaching-Saarbrücken 2:1 nach Verlängerung, Aachen-Hannover 1:2, St. Pauli-Bochum 4:0 und Freiburg-Braunschweig 4:1. Und noch dies: im Achtelfinale des deutschen Eishockeypokals haben die Eisbären Berlin am Abend bei den Lausitzer Füchsen mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Wetter. In dieser Nacht sinken die Temperaturen bei gelegentlichen Schauern auf 10 Grad, dabei frischer Wind, am Tag dann wolkig, wieder windig, kurze Schauer 15 bis 18 Grad. Verkehr. Auf Fritz, wir haben keine aktuellen Meldungen der Polizei, weiter eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon. Kamaya kamaya kanu ito tamayo e kanado. Amayon buni na we uno beuno no wiji. Anakade tone inido ja kamayo kumi kwa kajudi. Nu e beto wa ba kamaka non mo me ati ba inabili. Come coupe de wina maha budu. Tan bona do da fon. U mesi tokwe ne wia kwe vivene. Chasi greboni ka kwea hana jak baoji. Hoton upe webu chaha guru po ye banu kwe butulune. Ye fili si po umie do kwe bune. Fodun lo zeme biaha. Kluta jayi kundu baha we ekonomo. Chuno ame gonwe no le jaha buna. Aha e nye inwe minon datun gome baha iko abili. Akoswe nye nye na kuka ite u. Ume enu mbo vie kanada bo e de che kwe ivote eji. Aha nmuno tan le ile doju jode. Hode do nukwa we ni kudok buwe ye na flosu de globe yi. Yewe ime ina do kuo kului. Yewe mino yolo cheda kufak bulu de si mede kunsote u. Tunku we tabe inu kukbe ume kwi. Aha nuki we zombo. Meda kono tata bu fokan la ye totolo. Bo ene yi kaya ju yomo we nyafetu. Ba e kwa jota e we du nato kwa khan muno da khan u ye koi u. Ilo nona khacho wi che kbe koro tanu mi. Ama yo nuni na we un. No kbe bu no no wi ji. Anata di tone. Ai uwe kaji gili tonu biya khari na iso mo kaji vava anodwi. Quand tout doulou nous comme ou metta houhou doulou de nous y a mon d'achat bitou mais coucou ta doulou de nous y a mon d'achat bitou nous est pas la mi wafi nous nous pas djena pas la wiwa fait qu'on a kajé nous nous verrons chode manon kata widou kaji baba. I won't give you up. Jetzt fragt mich nicht, wie der heißt. Naja, Sänger aus Benin. Alek Pehanhu. Und der Song, naja, Ani Akade Tone. Naja, so hieß der Song praktisch eben. Kinder, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit. So knappe 20 Minuten. Vielleicht noch einen guten Rat loszuwerden. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, das ist hier die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, hallo, wer bist denn du? Jo, Silvio. Hallo Silvio. Hast du einen guten Rat? Brauchst du einen guten Rat? Oh, hab einen guten Rat. Hast einen guten Rat? Na prima. Aber sag mal, so richtig ein praktischer guter Rat war ja dann heute irgendwie auch überhaupt noch ja nicht dabei, oder? Ja. Hast du einen praktischen guten Rat? Zum Beispiel, wie man eine versalzene Suppe entsalzt. Ja, das hatte ich letztens bei Fritz gehört. Wie denn? Na, so mit Backpflaumen. Mit Backpflaumen? Echt? Ja, ja. Ich kenne das immer nur mit roher Kartoffel oder Eiweiß. Ja, Kartoffel, das hatten sie auch gesprochen gehabt. Ach, guck mal ihn an. Aber Backpflaume... Wo kommt denn so wo hast du denn so eine praktische Sache bei Fritz gehört? Na, vor ein paar Tagen, so in Radio Fritz am Nachmittag. Ach, echt? Jo, jo. Kick mal ihn an, was das alle tippt, oder? Ja, da wollten sie dann noch klar machen, damit die hier mit so einem Löffel... Wie mit so... ...packen sollst. Wieso einen Löffel darin packen? Ja, wie sie gar nicht. Ach so, in die Suppe? Ja, ja. Naja, warum nicht? Ja, okay. So gut, halt. Genau, was ist denn jetzt dein guter Rat? Also mein guter Rat wäre, für die Fritz-Hörer, damit die glücklicher sind, ein bisschen mehr Mike Lehmann wieder ins Programm zu nehmen. Ach so. Ja. Weil das war früher... Guter Rat. ...Kult und ist heutzutage auch noch Kult, aber wird halt nicht mehr gespielt. Ha, naja gut. Dein also, Wort in Gottes Ohr, wa, würde ich sagen. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, klar, kein Problem. Gut, tschüss. Jo, ciao. So, hallo. Ja, Kuttner, ich bin's wieder, Hans. Hans? Jo. Ja, sag Hans. Ja, ich habe noch einen Minutenrat zu der, weiß ich nicht mehr, wie die hieß vorhin, das Mädchen ist da. Ist ja Tina, Jenna. Ja, genau. Sie soll erstmal die Finger von insgesamt allen Jungs lassen. Und sich erstmal von beschäftigen und ablenken, wa? Das habe ich auch schon durchgehabt. Und das tut wirklich gut, wenn man da nicht irgendeiner Sache nachrennt und sie sollte da versuchen, sich abzulenken und erstmal was anderes. Wie meinst du die jetzt mit dem Klassenclown oder wie meinst du die? Ja, genau. Ach so, ja. Und sie sollte ja nicht erst versuchen, mit dem. Ja, aber was soll sie denn anders machen? Was? Was soll sie denn anders machen? Fernseh kicken oder was? Ja, ihre Hobbys nachgehen und so weiter. Aber was hast du für ein Hobby zum Beispiel? Computer. Ich sitze den ganzen Tag vorm Computer. Ach so, na, ist klar, du bist süchtig. Ja, und daneben bei Fritz? Ja. Na, da wird man doch verrückt. Ne. Ja. Nee, bist ja sicher? Ja. Gut, dann drücke ich dir die Daumen, dass es so bleibt. Also mir geht's noch gut jedenfalls. Ja? Sagen auch die Ärzte. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, schönen Tag. Tschüss. Dir auch, tschüss. Hallo? Ja? Ja, wir machen mal jetzt hier ein bisschen Hektik, oder? Dass vielleicht noch ein paar gute Räte zusammenkommen. Ja, prima. Ja, hast du einen oder brauchst du einen? Ein Rätsel? Nee, ein Rat. Ein guter Rat. Das ist ja eine gute Ratsendung heute. Ja, ein Rat für deinen Brötchengeber und meinen Lieblingssender, Fritz. Ja. Und zwar, seit einem Monat ist er aus dem Kabel verschwunden. In ganz Deutschland. Ach echt? Ja. Und ich habe schon mit ein paar Leuten telefoniert in eurem Haus, aber ich habe wohl immer die Falschen erwischt. Die haben immer gesagt, die rufen mal zurück und kümmern sich drum. Und das ist jetzt schon 3 Wochen her. Es passiert einfach nichts. Ach, schick doch mal eine Mail oder stellst jetzt alles Fritz Forum oder irgendwie sowas. Ja, oh, alles keine probiert. Antwort. Nö, keine Antwort. Also. Einmal kam eine Antwort von einem einzelnen Kämpfer, der hat dann gesagt, ich soll mich mal an die Kabelgesellschaft wenden. Das hatte ich natürlich schon vorher gemacht. Ja. Und die sagen, die ARD hat es rausgenommen, also haben sie es auch rausgenommen. Aber wenn die ARD es wieder reintut, dann geht's wieder. Das heißt, aber Fritz hat offenbar kein Interesse und wenn ich einen Sender hätte, wäre es mir schon irgendwie wichtig, dass ich von möglichst vielen Leuten gehört würde. Kollege Kerkhoff schüttelt den Kopf. Kannst du klare Auskunft geben, Matthias? Na, dann komm rein. Jetzt haben wir jemanden da, der kann jetzt klarer Antwort geben. Ich bin damit auch ein bisschen überfordert, perfekt. Aber... Ja, der Kollege Kerkhoff, der erklärt's jetzt. Genau. Hi, genau. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir haben die Satellitenfrequenz gewechselt, und zwar vor der internationalen Funkausstellung. Und dann haben wir eine Zeit lang parallel gesendet auf der alten Frequenz und auf der neuen, weil die ARD extra einen Hörfunk Transponder angemietet hat für die gesamten ARD-Hörfunkprogramme. Mhm. Und das war vorher auch bekannt und das war eben halt eine Zeit, wo es parallel lief, ich glaube 5 oder 6 Wochen, und da konnten die Netzbetreiber umstellen. Mhm. Und wer das eben halt nicht hinbekommen hat in der Zeit, bei dem Kabelkunden kommt jetzt nichts an. Also das Signal, Das Signal wird gesendet, wird besser gesendet als vorher. Und dazu gibt es auch noch viele andere bundesweite Radiosender. Das war für alle Leute, die eine Satellitenempfangsanlage haben. Genau, und die Kabelnetzbetreiber beziehen das Programm ja auch vom Satelliten und speisen es dann ein. Und wenn das der Satellit sozusagen, wenn das, wo die das empfangen, falsch ausgerichtet ist und praktisch die alte Frequenz noch abscannt, dann kriegen die natürlich nichts. Das heißt, die sagen, sie haben von der ARD keine Info bekommen, die haben es dann rausgenommen. Und Kabel Deutschland ist sogar so weit gegangen, die haben hier auf den Fernmeldeturm, ich bin in Schleswig-Holstein, die haben da einen rausgeschickt, der hat sich das angesehen, hat gesehen, ist tatsächlich kein Signal mehr. Genau. Haben es dann abgeprüft und haben gesagt, ARD liefert nichts mehr, wir schalten weg. Es ist faktisch richtig, aber eben halt, die ARD ist umgezogen und das war allen Beteiligten bekannt. Ja. Da haben wir hier auch schriftliche Rumschreiben von T-Systems oder wie das Ganze heißt, dort diese Tochterfirma. Das war Monate vorher bekannt, das war ein halbes Jahr vorher in der Insiderpresse, in den Foren drin. Also das. Wer steht denn da auf dem Schlauch? An wen kann ich mich wenden? Also an deinen Anbieter, genau. Ja, da war ich. Da, wo du deinen Vertrag hast, sozusagen. Ja, die haben gesagt, sie haben nichts vorliegen, sie haben trotzdem einen auf den Fernmeldeturm geschickt, der hat alles durchgeguckt, hat gesagt, hier ist nur wir schalten weg. Und dann haben sie bestätigt, das sei also für ganz Deutschland auch so gelaufen. Also in ganz Deutschland ist natürlich Fritz nicht mehr im Kabel. Das ist falsch. In ganz Europa ist Fritz umgezogen und die meisten Kabelnetzbetreiber haben es hingekriegt und die großen haben es nicht hingekriegt. Offensichtlich. Kabel Deutschland zum Beispiel hat es nicht hingekriegt. Ja, habe ich keine Chance oder an wen kann ich mich wenden? An deinen Anbieter. Ja. Denn wir können nicht mehr machen, als das Signal senden. Du musst sagen, die haben eine andere Frequenz jetzt. Ja, und die ist auch öffentlich, die ist bekannt. Ja. Also das die Erklärung dazu war, die speisen das Gesamtpaket ein mit allen dritten Programmen, mit Fritz, mit weiß ich was alles. Das ist ein Gesamtpaket. Und wenn ein einzelnes Radioprogramm rausfällt, haben die wohl keine Chance. Das heißt, Fritz könnte eine Parallelausstrahlung auf der alten Frequenz laufen lassen. Ich weiß nicht, wie das kostentechnisch wäre, aber dann wären sie automatisch wieder drin. Was soll ich dazu sagen? Also wie gesagt, du hast jetzt jedes bundesweite ARD-Programm kannst du empfangen und der Kabelnetzbetreiber entscheidet, was er einspeist und was er nicht einspeist. Also die kriegen den Gesamtstream von der ARD und da ist Fritz entweder mit drin oder nicht mehr mit drin. Und die ARD hat das wohl von der alten Frequenz nicht mehr eingespeist. Richtig, die ARD hat jetzt eine neue eigene Frequenz und andere Sender, die du jetzt noch empfangen konntest bis vor einer Woche, glaube ich, Saarländischer Rundfunk, die sind jetzt auch weg. Und die wollten auch nicht mehr. Bald wirst du keinen einzigen, das stimmt nicht, die senden jetzt auch sogar noch mehr Programme und mehr Regionalfenster. Du wirst bald keinen einzigen ARD-Sender mehr kriegen auf den alten Frequenzen, da fast alle umziehen werden. Wie schrecklich. Und Fritz macht das von sich aus nichts? Wir können doch nichts tun, als unser Signal zu senden. Ja. Was sollen wir tun? Ja. Wir sind kein Kabelnetzbetreiber, wir sind ein Sender. Ist das denn sehr teuer für Fritz, die alte Frequenz weiter zu belegen? Das geht auch technisch gar nicht, weil die anders genutzt wird. Auf dem Satelliten jetzt? Auf dem Satelliten, genau. Ja. Okay. Gut, damit ist die Frage beantwortet. Auf jeden Fall liegt es am Kabelbetreiber. Okay, sehr nett. Danke. Okay, gut. Genau. Tschüss. Und alle Sathörer einfach Suchlauf machen, dann kommt das Programm auch wieder rein. Was machen? Also wer einen Satellitenreceiver hat, der macht einfach einen Suchlauf und dann kommt das Programm wieder ins Radio sozusagen. Okay, vielen Dank, Matthias. Jo. So. Mensch, ja, tschüss. Kick mal ihn an. Jetzt hier schnell noch ein letzter guter Rat. Ja, gut. Pass auf, hier Kuttner, Birne hier. Ja, Birne, jetzt mach ich ganz schnell. Mäßig bis heiter kommen wir weiter. Das Leben ist ein Spiel. Hungrig nach Glück, man ist entzückt. Mike Lehmann muss wieder her. Gut, weiter. Hier noch ein guter Rat. Ja, Abend, Herr Kuttner. Abend. Einen kurzen guten Rat. Ja. Jeden Tag leben, als wenn es der letzte wäre. Naja, das ist doch ein guter Rat. Dankeschön. Wir machen jetzt hier so quasi Schnelldurchlauf. Hallo. Damit jeder schnell mal zu Wort kommt. Ja, hallo. Hier ist Olli und ich habe einen guten Rat, der es besonders auf mich zutrifft. Man sollte nie in einer Radio-Talkshow anrufen, wenn man nicht auf das Thema vorbereitet ist. Genau. Prima guter Rat gewesen. Hallo? Ich rate dir doch. Gut, hier weiter. Hallo? Hallo, jo, hallo. Ja? Jo, gut, das schön, was? Letzter guter Rat. Jo, eine Sekunde. Mike Lehmann. Ja, das haben wir jetzt gehört. Hallo? Hi, guten Eike, Wolle. Ja, Wolle. Gegen Verstopfung hilft Essig, hab ich dir schon mal gesagt, ne? Nee. Doch. Das, ja? War ein Tipp oder ein Rat? Es ist ein Tipp und ein Rat. Gut. Ich bin wieder dabei. Ich war ja 14 Tage out of control. Warum denn das? Im Krankenhaus bin ich gewesen. Wolle, was denn? Ach, das kann ich dir jetzt. Aber nicht. Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist dufte. Burning-out-Syndrom. Du bekannst dich so auf den AB so darauf gesprochen. Stimmt, aber wovon bist du denn outgeburnt? Ach, allgemein Globalisierungsirre gewesen. Was ist denn Globalisierungsirre? Ach Mann, Wolle. Aber sonst bin ich bin in meiner eigenen Wohnung und darf deine Sendung wieder hören. Ja, na, ich freue mich aber auch. Na, 14 Tage im Krankenhaus, da kann ich nicht danach hören, weißt du? Ja, ja. unter Kopfhörer war. Ach Mensch, Wolle, schön. Also Tipp, Essig und Blutflecken kriegst du auch mit Essigwasser raus. Okay. Auf Teppich. Gut. Also bis dann, ciao. Tschüss. So, hallo, hier noch schnell ein guter Rat? Nee. Hier noch ein guter Rat? Mike Lehmann. Hier noch ein guter Rat? Ja, ich hätte da noch einen ganz guten Rat, denke ich doch. Na? Und das betrifft die Kommunikation. Na mach. Zwischen den Menschen so. Also na, man los. Sollte schon darauf achten, dass man den Menschen, den man vor sich hat, also ob der eher so der auditive Mensch ist oder ja? der emotionale oder dann doch eher der visuelle Typ. Ah ja, gut. Na, ja. Das war eine klare Ansage. Hallo, hier schnell noch. Ja, hallo, ich bin noch Dave. Ja, gut, wunderbar. Hier schnell noch ein guter Rat. So. Hier noch? In der Show macht sehr viel Spaß. Gut. Hier nochmal ein guter Rat. Ich hab Durchfall. Gut. Hier nochmal ein guter Rat. Lehmann. Ja, genau. Jetzt machen wir Schluss. Bam, bam, on s'asplace. J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant. Prends mon whisky quant à moi. Peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un alien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. S'envoyer sur le paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Kinder, ich hab's ja schon angedeutet, dass die Sendung jetzt zu Ende ist. Von daher würde ich mal an der Stelle praktisch Tschüssi sagen und darauf verweisen, dass wir uns ja unter Umständen nächste Woche wieder hören können. Und das ist gleich ganz bezaubernd hier. Da seid mal gespannt. Weiter sage ich nichts. Ganz bezaubernd. Mit tendenziell wohl eher elektronischer Musik. Ganz bezaubernd hier gleich weiter geht. Ja, tschüss, schöne Woche. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Gefolgen mit manchem Blumenstrauß. Oh.